Machst du das? Viel Spaß. Thema ist also die Integrationsdebatte, beziehungsweise aufgeteilt in zwei Teile. Erstens will ich mich befassen mit dem Buch von Thilo Sarrazin, Deutschland schafft sich ab, wie wir unser Land aufs Spiel setzen. Das wird der erste Teil sein. Dafür sind einfach als Unterlage für die Diskussion oder für das bessere Verständnis ein paar ausgewählte Zitate auf der Seite 1 des ausgeteilten Blatts in 5 Unterpunkten. Es liegt auf der Hand, dass ein Buch mit mehreren hundert Seiten mehr Zitate birgt als diese ausgewählten. Wenn jemand meint, er hat irgendwo das Buch gelesen oder irgendwo andere Zitate gehört oder gelesen, die dem widersprechen oder auf eine gewisse Einseitigkeit meiner Auswahl hinweisen könnten, dann würde ich vorschlagen, zu Wort melden, sagen, wo ich dem Autor entweder Unrecht tue oder zu sehr Recht gebe. Das ist der erste Teil. Der zweite Teil ist dann, wenn er das Blatt umdreht, überschrieben mit Deutsche Parteien zur Integration, Leitkultur und Einwanderung. Und das sind nur diese Stichpunkten Integration, Leitkultur und Einwanderung, zusammengefasste Zitate, also nicht wörtliche Zitate, sondern zusammengefasste Stellungnahmen verschiedener Persönlichkeiten oder Parteipositionen aufgeführt, die auch wieder nur als Unterlage dienen, damit man sie ungefähr verorten kann, aha, das war so die Position da, so und so. Die Erfahrung mit dem Vortrag ist die, oft gibt es schon Diskussionen im ersten Teil, sodass dann der erste Teil etwas länger wird als geplant. Ich plane ungefähr 3/4 Stunde für den ersten Teil. Ich gebe mir die Zitaten. Wenn es dann länger dauert, das wird natürlich auch mehr auf Kosten des zweiten gehen, macht aber dann nichts, weil viele der Argumente, die im zweiten Teil vorkommen, bereits im ersten Teil angesprochen werden. Da hat es natürlich das Thema Integration. Wer was nachlesen will darüber, über Sarrazins Position, und zwar kritisch vom Gegenstandpunkt, das ist das Heft, für das ich schreibe, der findet es im Heft Nummer 4 des vergangenen Jahres. Da war ein Interview von Thilo Sarrazin in Lettre Internationale, eine internationale Zeitschrift, veröffentlicht worden. Und die hat damals sehr Furore gemacht, circa ein Jahr her. Ähnlich Furore wie sein Buch. Hat er die Bedingposition seines Buchs schon vorformuliert? Wir haben uns damals damit befasst, das lässt sich also jetzt schon nachlesen am Artikel, wie gesagt, Nummer 409 ist hier am Widerstand so erwerben. Mal ja, einmal los. Wenn es nicht reicht, ist es auch im Internet erschienen unter gegenstand.com. Da klickt man sich einfach durch zum Heft Nummer 409 des Gegenstandpunkts. Und dort ist dann der blau unterlegte Link zu diesem Artikel, sodass man ihn auch in dem Fall kostenlos lesen kann. Wer jetzt was Gutes tun will, sollte doch vielleicht auch ein bisschen daran denken, die Sachen kosten Geld. Auch die Reisen hier kosten Geld. Und insofern ist der Erwerb des Hefts auch immer ein bisschen Unterstützung dafür, dass solche Argumente aufgeschrieben werden und propagiert und diskutierbar werden. Jetzt aber zu Sarrazin, Deutschland schafft sich ab, wie wir unser Land aufs Spiel setzen. Ich will so machen, ich will Einzelzitate vorlesen und dann dazu kommentieren. Aber vorweg vielleicht noch eine Vorbemerkung. Es gibt Leute, die sagen, Sarrazin ist Rassist. Oder Sarrazin argumentiert genetisch. Da habe ich mir gedacht, das ist doch der erste Satz. Jetzt muss doch eine Rede anfangen. Dann hört man gar nichts. Der Vorwurf rassistisch gilt bei uns in Deutschland als Schluss der Debatte, bevor sie auch angefangen hat. Sagt man zu jemandem, er sei ein Rassist, dann sagt man damit, mit dem befasse ich mich nicht mehr. Braucht man auch nicht. Niemand muss sich mit etwas befassen, was ihn nicht interessiert. Wenn man aber bedenkt, dass ungefähr 90% der Deutschen Sarrazins Thesen im Buch, so jedenfalls so wie sie propagiert worden sind über Bildzeitung oder über das Fernsehen, in Medien, im Herzen zustimmen, auch wenn sie das Buch gar nicht weiter kennen. Und wenn man der Meinung ist, so wie Sarrazin sollte man nicht denken über die Frage der Ausländer und Inländer und der Einwanderung und der Integration etc. pp. Dann muss es einem zu denken geben, dass 90% meinen, genauso, der Mann hat recht. Und dann ist es vielleicht doch auch interessant nachzudenken, welche Argumente wären eigentlich nötig, um jedenfalls einen Teil dieser 90% davon zu überzeugen, Sarrazin hat Unrecht. Sarrazins Ideen sind schlecht, weil falsch. Und dann ist es doch sinnvoll, sich mit den Thesen von Sarrazin zu beschäftigen. Nicht um sie zu glauben, sondern um sie zu widerlegen, um sie widerlegen zu können. Und dem dient die erste Hälfte meines heutigen Vortrags oder der Diskussion über diese Thesen. An den Thesen die Sichtweise des Mannes sich vor Augen zu führen, klar zu machen und auf den Punkt herauszufinden, was ist das Krumme dran, was ist das Schiefe dran, was ist dann auch das, wogegen man Argumente braucht. Und nicht bloß den Stempel Rassist. Sarrazin, das Buch will ja eine Mahnung sein, ein Warnschrei. Er warnt davor, dass es mit Deutschland schlecht weitergeht, dass Deutschland sich abschafft. Wobei alle diejenigen, die von Deutschland so furchtbar viel halten, sich vielleicht freuen würden, aber wie gesagt, es sind bloß ganz wenige. Die meisten meinen, Deutschland sei ein sehr haltenswertes Land. Also er macht einen Alarmruf. Und so ist das Buch auch zunächst mal zu lesen. Er warnt vor falschen Entwicklungen. Seiner Meinung nach falschen Entwicklungen. Wie? Ich will mal beginnen mit der ersten Überschrift. Das Fundament, Fleiß und Tüchtigkeit der Bürger. Ich setze nicht voraus, dass jeder die Zitate in der Viertelstunde auswendig gelernt hat. Deswegen zitiere ich es nochmal, lese es nochmal vor. Hat jeder den Zettel vor sich? Ich habe noch einen einzigen zum Weitergehen. Ansonsten sind sie alle verteilt. In den wirtschaftlich und gesellschaftspolitisch sehr erfolgreichen Jahrzehnten seit dem Zweiten Weltkrieg wuchs in Deutschland der Stolz auf den Fleiß und die Tüchtigkeit seiner Bürger. Deutschland steht hier wohlgemerkt für Deutschland West, Bundesrepublik Deutschland. Auf den Fleiß und die Tüchtigkeit seiner Bürger, auf den stetig steigenden Lebensstandard und den immer weiter ausgebauten Sozialstaat. Die vier größten Wirtschaftskrisen, dann war man halt spätestens, denn in der DDR gab es keine Wirtschaftskrisen. Manche sagen, die war einzige Wirtschaftskrise, es war eine sehr einseitige Sichtweise. Jedenfalls auf und ab von Konjunktur und Krise gab es da nicht. Die vier größten Wirtschaftskrisen haben diesem Stolz und dem Vertrauen in die Solidität des eigenen Wirtschafts- und Sozialmodells wenig anhaben können. Selbst die Auswirkungen der Globalisierung, die Verschiebung der Gewichte in der Welt, die Umweltbelastungen und die zu befürchtenden Folgen des Klimawandels haben den Grundoptimismus der Deutschen, auch wenn sie gerne jammern, bisher nicht nachhaltig beeinträchtigt. Dieser Grundoptimismus und die Jahrzehnte des fast ungetrübten Erfolgs haben aber die Sehschärfe der Deutschen getrübt für die Gefährdung und Fäulnisprozesse im Innern der Gesellschaft. Aus dem, gleich bis zu Beginn des Buches, aus der Einleitung. Was fällt auf an dem Einstieg? Stolz hat sich breit gemacht, jedenfalls in Deutschland West. Und soweit man den Beitritt oder die Aufnahme der DDR oder die Annexion der DDR, je nach politischem Geschmack, gut findet, kann man sich an diesem Stolz dann mit anziehen und sagen, also wir Deutschen sind stolz, hat behauptet Sarrazin. Worauf? Erstens, dass wir fleißig und tüchtig sind. Zweitens sind wir stolz auf stetig steigenden Lebensstandard und worauf noch? Auf wachsende Armut. Warum sage ich ja wachsende Armut? Hier steht ausgebauter Sozialstaat. Wozu braucht man so ausgebauten Sozialstaat? Immer weiter ausgebauten Sozialstaat. Sozialstaat braucht man, wenn man zu arm ist zum Leben. Wer arbeitslos ist und kein Einkommen hat, wer krank ist und nicht mehr genommen wird, wer von vornherein keinen Job findet, ist arm und braucht einen Sozialstaat. Aber auch diejenigen, die arbeiten, brauchen einen Sozialstaat, dann, wenn sie arbeitslos werden. Wenn sie krank werden, können sie von ihrem Lohn in der Regel die Krankheitskosten nicht bezahlen. Dazu brauchen sie nicht bloß die teuren Sozialversicherungen, dazu brauchen sie auch staatliche Krankenhäuser etc. Immer dann, wenn es einem schlecht geht, braucht man Sozialstaat. Worauf die Deutschen also stolz sein sollen, ist eine ganz eigentümliche Sichtweise in unserer Gesellschaft. Eine Gesellschaft, in der der Lebensstandard ständig steigt und zugleich irgendwie die Abhängigkeit von Versorgungsleistungen durch den Staat nie aufhört. Es ist wichtig, die Fassung der Mangelsehe nicht vom Kapitalismus. Wir sind stolz auf Kapitalismus. Das sagt, wir sind stolz darauf, dass wir fleißig und tüchtig gearbeitet haben und dann kommt, wenn es gut geht, steigende Lebensstandard, also besseres Leben raus. Und dann sind wir auch noch stolz, falls es dann schief geht und es scheint auch mal oft schief zu gehen, dann sorgen wir tüchtig für uns. Das ist die Fassung von Kapitalismus sozialdemokratisch. Der betrachtet den Kapitalismus nicht als da wächst dauernd das Bruttosozialprodukt, sondern formuliert es gleich für die Leute, für die breite Masse der Leute, die für Arbeit und Verwaltung zuständig sind. Man lebt davon, dass man für seine Arbeit bezahlt wird, wenn es gut geht, steigt der Lebensstandard, wenn es schlecht geht, fällt man immerhin nicht ins tiefe Loch. So, das ist die Idylle, die Deutschland ausmacht. Jetzt komme ich aber noch auf den anderen Punkt, die anderen beiden Punkte des Stolzes. Der erste Punkt ist, wir sind stolz auf Fleiß und wir sind stolz auf Tüchtigkeit. Man merkt man vielleicht auch schon, dass Stolz gar keine so gute Stellung ist. Ich ist gar nichts zu brauchen, soll man nicht stolz sein, wenn man irgendwas besonders Gutes geleistet hat. Bloß das Blöde am Stolz ist, das Schlechte, das Negative ist. Da ist man eigentlich gar nicht so sehr stolz auf das Ergebnis, sondern vielmehr auf den rauen Weg, auf die Wirkung des rauen Wegs, dass man es geschafft hat, dass man eine Mühe hinter sich gebracht hat und dass man es gemeistert hat. Das heißt aber andererseits auch wohlgemerkt, wenn man stolz ist auf den Weg. Im dritten Zitat kommt es dann noch genauer. Dann kommt es offenbar gar nicht so sehr auf den Erfolg an, oder jedenfalls der Erfolg, der eigentliche Erfolg, der Lebensstandard, ein Erfolg unter ferner liegen, schon allein der Weg dorthin, dass man sich angestrengt hat, dass man fleißig war, dass man sich verausgabt hat, dass man es geschafft hat, was vielleicht manche andere nicht schaffen. Auch das liegt im Stolz immer drin. Der Vergleich mit Flaschen, mit Schwachen, mit Nichtskönnern, Taugenichts. Das ist die Optik, mit der Sarrazin Deutschland, das deutsche Leben betrachtet. Und es wird wohl auch die Optik sein, der 90%, die Sarrazin recht geben. Ich glaube nicht, dass er dieses Bewusstsein erzeugt durch sein Buch, sondern dass er dieses Bewusstsein hervorfindet und mit seinem Buch bedient. Welche Leute bedient er damit? Auch das ist wichtig. Es kommt ja in den nächsten Zitaten die Rede auf Leute, die gescheitert sind. Einwanderer und Nicht-Einwanderer. Auch Deutsche. Leute, die gescheitert sind. Wer ist denn eigentlich stolz darauf, dass er es geschafft hat, dass er was schafft, was andere nicht schaffen? Das sind eigentlich meistens diejenigen, die selber immer wieder im Leben an Wendepunkten stehen, wo sich entscheidet, ob sie abstürzen oder nicht. Wo sie in die Arbeitslosigkeit fallen und dann vielleicht auf die schiefe Ebene bis Hartz IV rutschen oder es doch nochmal schaffen, wieder zurückgeholt werden. Das sind Leute, die dauernd am Rande der Existenz kalkulieren müssen. Ich meine nicht bloß im Sinne des Negativen, auch wenn sie Geld haben. Die kalkulieren müssen am Rande, reicht das Geld? Schaffen die Kinder die Schule? Geben die das Mietverhältnis halbwegs so, dass nicht plötzlich die Miete raketenartig hochsteigt und so weiter. Das sind Leute, die selbst betroffen sind von den Mühsalen, von denen Sarrazin in seinem Buch schreibt, von dem jetzt noch weiter die Rede sein wird. Das ist die Optik. Die Optik ist die, Leute, ihr könnt stolz sein darauf, dass ihr fleißig seid, und darauf, dass ihr tüchtig seid. Und damit ist schon mal die halbe Miete erledigt. Überlegen wir mal, ist es denn eigentlich wahr, dass durch Stolz, dass durch Fleiß und Tüchtigkeit, auf die man stolz sein kann, dass dadurch steigender Lebensstandard zustande kommt? Wenn das so wäre, dann müsste es eigentlich fast immer noch der Welt ziemlich gut ausschauen. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass ein türkischer Bauer da hinten in der Türkei, in den rauen Bergen, Tag aus, Tag ein, Jahr aus, Jahr ein, was anders macht, als fleißig auf seinem Acker herumzurackern. Bloß ich bin nicht hier. Weil die Sache mit dem Fleiß unterschlägt das eigentlich Wichtigste, wie Reichtum oder Lebensmittel besteht, nämlich die Mittel, über die man verfügt. Nehmen wir mal Deutschland. In Deutschland kann der Mensch doch so fleißig sein, ja, da kommt nichts raus, wenn er nicht in einer Fabrik oder in einer Verwaltungsbehörde oder sonst wo arbeitet und ihm die richtigen Mittel gegeben werden. Es gibt manchen kleinen Selbstständigen, der rackert und rackert und rackert und seine Angestellten dazu und sie verlieren, weil nebendran oder irgendwo anders eine hochautomatisierte Fabrik mit ganz wenig Rackerern, die sogar eher ausschauen wie Zuschauer, die den Automaten bedienen, indem sie zuschauen, ob er irgendwie mal ausflippt. Dann merkt man, Fleiß und Tüchtigkeit sind gar nicht die entscheidenden Eigenschaften einer modernen Produktionsweise. Fleiß und Tüchtigkeit sind schon Verschiebungen der Optik auf was ganz anderes, nämlich, ich sage euch mal, lieber Leser, ihr habt Grund darauf zu sein, ihr habt Grund dafür, stolz auch auf euch zu sein, ihr habt euch nämlich angestrengt. Und das lässt sich jeder ganz sorgen, bei dem die Anstrengung sich nicht übermäßig auszahlt. Ansonsten sagt man nämlich, jetzt kommen wir zur Sache, die Anstrengung ist wirklich nicht das, was ich mir im Leben gewählt habe. Das war die leidige Voraussetzung. Warum ich da so lange darüber rede, schaut euch den Punkt 3 an. Ich will da mal gleich den zweiten überspringen und den dritten Punkt nehmen. Ich habe ihn überschrieben, Arbeit als Erziehung. Lässt man zu, dass ein nennenswerter Teil der Bevölkerung in erwerbsfähigem Alter in transferabhängiger Passivität halbwegs komfortabel dahin dämmert, dann meint er solche Leute wie Hartz IV. Tut man den Betroffenen den größten Tort an und schädigt auch die Kinder und Jugendlichen, die in solchen Strukturen aufwachsen, frühzeitig ihrer geistigen und seelischen Entwicklung. Es ist in erster Linie gar nicht so wichtig, was man arbeitet und was man dafür bekommt. Entscheidend für das Selbstgefühl und die persönliche Zufriedenheit ist das Bewusstsein, den eigenen Unterhalt und in der Familie bestreiten zu können und der Zwang, kommt der Höhepunkt, zur disziplinierten Lebensführung, der sich aus regelmäßigen Pflichten und einem durch sie strukturierten Tagesablauf oder Tageslauf ergibt. Für lang und einem durch sie strukturierten Tageslauf ergibt. Ist in erster Linie gar nicht so wichtig, was man arbeitet. Was ist eigentlich wichtig an der Arbeit? Ich schätze, wenn man sich mal durch das ganze Schulwesen hochgeboxt hat bis zum Abitur und sich beschließt, ein Studium aufzunehmen, da kommt es dann schon ein bisschen darauf an, was man arbeiten wird. Sonst wird man nämlich gleich anfangen können, irgendwo zu arbeiten. Und vor allem kommt es dann auch nebenbei gleich auch nicht darauf an, dass das, was aus der Arbeit rauskommt, nicht irgendwas ist, sondern ein halbwegs anständiges Leben, ein anständiges Gehalt oder Lohn. Der sagt, diese Aussage hier ist, wichtig ist nicht, was man arbeitet und was man dafür bekommt. Von wegen. Normalerweise ist genau das das Wichtige. Man studiert, um eine Qualifikation zu haben, die einen sicheren Arbeitsplatz ergibt, vielleicht auch eine interessante Arbeit, und dann vor allem eine Arbeit mit einem Lohn, von dem man leben kann, und zwar gut leben kann und besser leben kann als diejenigen, weiß man, das ist automatisch dann dabei, bei den besser qualifizierten Berufen meistens dabei, besser leben kann als jemand, der immer vor der Frage steht, wie es morgen noch weitergeht und ob es noch weitergeht. Ja? Aber was er meint, ist ja, dass man zum Beispiel hinter die versinkt, das ist das, worüber auch viele Arbeitslose klagen, gerade andere Langzeitarbeitslose, dass man, wenn man frühzeitig gezwungen ist, aufzustehen, wenn man eben auch dauernde Tage schwirrt und es auch gar nicht mehr schafft. Also ich denke, das ist das, worauf man hier hinaus will. Ja, das weiß ich schon, dass er darauf hinaus will, aber warum soll denn jemand aufstehen, wenn er sowieso keine Arbeit hat? Naja, aber man steht doch deswegen auf, weil man zur Arbeit geht. Wenn man nicht zur Arbeit geht, kann man genauso gut daheim bleiben und niemand kann einen Vorwurf machen. Ja, aber ich sage mal, wir leben in Liturgie und diese Liturgie wirkt sich ja auch auf die Zukunft aus. Ja. Dass man eben vielleicht weniger in der Lage ist, das aufzustehen, sich zu bewerben. Wenn ich natürlich zu meinem Bewerbungsgespräch erst um 11 Uhr komme oder um 1, dann mache ich halt einen schlechten Eindruck und ich habe auch weniger Chance, da zu kommen. Also, das ist schon auch eine Voraussetzung. Das mag sein. Wenn ich bei Bewerbungsgespräch auf 8 Uhr angesetzt bin, ich komme erst um 11, dann brauche ich gar nicht mehr zu kommen, das stimmt. Wenn es aber auf 11 angesetzt wird, brauche ich nicht schon um 8 Uhr aufzustehen. Da reicht vielleicht auch 9. Ja, wenn ich zum Beispiel anrufe. Eben. Der Punkt ist der, es geht erstmal um die Optik von dem, vom Sarrazin. Und wenn er sagt, die Leute brauchen einen strukturierten Tagesablauf, dann muss man doch erstmal zu ihm sagen: Mann, die Leute brauchen Geld zum Leben. Und wenn sie keine Arbeit kriegen von ihrem Leben, dann sagst du, dann soll sie wenigstens das kriegen, was zum Arbeiten normalerweise automatischer Abfall ist, nämlich man hat einen regelmäßigen Tagesablauf. Das ist halt die Voraussetzung. Das ist nein, das umgekehrt. Wenn die Voraussetzung nicht erfüllt, erfüllt die Voraussetzung nicht. Und findet sie, es gibt in Deutschland, was ich 5 oder 10 Millionen, je nach der Zeit, welches Jahr man ansetzt, Leute, die keine regelmäßige Arbeit haben. Wenn Sarrazin recht hat, dann ist der Grund dafür der, dass sie das nicht hinkriegen, einen regelmäßigen Tagesablauf zu haben und sich nicht zur regelmäßigen Arbeit zu bringen. Ich behaupte aber, dass Sarrazin da die Sache genau rumdreht. Das behauptet er gar nicht. Er sagt, dass diese Erziehung ist wichtig, dass man früher auch schon, dass man die Voraussetzungen erfüllt. Aber wozu braucht er nicht, dass es der Grund ist, dass die Leute so in der Lage sind? Wozu braucht denn ein Mensch, der keine Arbeit hat, regelmäßig aufzustehen? Ja, um die Voraussetzungen zu erfüllen. Nein, das nützt ihm ja gar nichts. Doch. Wenn er Arbeit kriegt, dann wird er, wenn er die Arbeit kriegt und sie machen wird und will, dann wird er auch regelmäßig wieder aufstehen. Wenn er lethargisch ist, wird er keine Arbeit suchen. Das muss das so missverstehen. Wenn ich das Problem bei der Arbeit vor allem darüber dementiere, was die Hauptzwecke sind, nämlich was für eine Arbeit es ist und zweitens, was kriege ich dafür? Und er sagt, wesentlich an der Arbeit ist die Strukturierung des Tagesablaufs und die Disziplin. Dann beurteilt die Arbeit wesentlich nach ihrer Erziehungsfunktion und nicht nach dem, was sie für den Menschen erbringt. Die Idee ist doch, als ob man Pünktlichkeit großartig trainieren müsste. Ich weiß auch nicht, wenn man dann weiß, man hat einen Job, stellt man sich einen Wecker, dann steht man auf und geht hin. Ich weiß nicht, ob man das trainieren muss, wenn man gerade keinen Job hat. Ich denke, also das ist genau das, worüber ganz viele Langzeitarbeitslose klagen, dass sie eigentlich verlernt haben, früh aufzustehen, dass sie sich selber nicht nachstreben können. Das ist genau das, was man von vielen Langzeitarbeitslosen hört. Ja, dass man selber auch nicht in der Lage ist, den eigenen Schweinchen zu überwinden. Und das ist die Voraussetzung, ja. Also ich wollte nur anmerken, es gibt mittlerweile von der Untersuchung von Psychologen dazu, dass nämlich genau, wenn man einmal in so einer Situation steckt, sich so ein Teufelskreis entwickelt und die Lethargie eher noch vergrößert und die Strukturen, die durch Arbeit vorgefunden werden, also diese strukturierte Tagesablauf und so weiter, dass die genau dann wegbrechen und diesen Teufelskreis halt immer weiter antreiben. Ich glaube, darauf wollen wir hinaus. Ja, dann würde ich aber doch dann vorschlagen, erstmal zu überlegen, bevor man die Frage stellt, was für Wirkung hat Arbeitslosigkeit auf das Gemüt und auf den geistigen Zustand von Arbeitslosengemachten, würde ich dann erstmal überlegen wollen, warum gibt es eigentlich, dass in unserer Gesellschaft die Selbstverständlichkeit für seinen eigenen Lebensstandard, für sein eigenes Leben zu sorgen, nicht gegeben ist. Warum werden Leute entlassen? Dann werden auch Leute oft gar nicht erst eingestellt, wenn sie allmählich erwachsen werden. Das liegt doch nicht daran, dass sie keine Zeitstruktur in sich haben. Das liegt vielmehr daran, dass im Fortschritt unserer Ökonomie, unserer Wirtschaft, die Leute danach taxiert werden, brauche ich sie für einen Gewinn oder brauche ich sie nicht für einen Gewinn, für einen Markterfolg? Brauche ich sie für den Konkurrenzerfolg gegen die Konkurrenten? Brauche ich sie nicht für den Konkurrenzerfolg? Das würde ich mir doch erst mal einfallen als Kritikpunkt, bevor ich sage, ja, und wenn man dann Leute arbeitslos macht, wenn sie lang genug arbeitslos sind, dann werden sie vielleicht auch eines Tages sagen, es lohnt sich ja gar nicht mehr aufzustehen. Wozu soll ich denn aufstehen, wenn das, was beim Aufstehen rauskommen könnte, solange ich Arbeit habe und Lohn, nämlich Lohn, wenn es sowieso nicht rauskommt, dann brauche ich das auch nicht zu machen. Dann will ich gar nicht bestreiten, dass Leute den Übergang machen. Aber die Reihenfolge der Debatte wäre doch eine andere. Sarrazin lobt an den Leuten und an den Deutschen, dass der Erfolg Deutschlands möglich war, weil sie fleißig und tüchtig waren. Im Umkehrschluss merkt man, wenn er dann über die Prekariatsmenschen, also Leute im Prekariat und die Einwanderer, die keine Arbeit mehr haben, spricht, dann spricht er darüber, die sind lethargisch. Die Konsequenz, die sie gezogen haben mögen aus der Arbeitslosigkeit, wird ihnen als Grund für die Arbeitslosigkeit attestiert. Vielleicht auch mal der Punkt, wenn ich sage, jemand ist, wird nicht mehr gebraucht vom Arbeitgeber, und dann sagt Sarrazin, der Mensch ist unbrauchbar, wird nicht gebraucht, ist was anderes wie unbrauchbar. Die entscheidende Verschiebung ist der Aspekt von der Arbeitgeber, der mich eingestellt hat, kalkuliert neu oder die Konkurrenzverhältnisse haben sich geändert, verzichtet auf meine Arbeitskraft und dann ist das Urteil über mich, du bist also unbrauchbar, dich kann man gar nicht gebrauchen. Gerade war ich noch wunderbar brauchbar, nicht bloß brauchbar, ich bin sogar gebraucht worden, angewendet worden, hatte Arbeit. Und diese Verschiebung ist die entscheidende, die auch für die Theorie von Sarrazin wichtig ist, nämlich Deutschland geht unter, weil nämlich alle diejenigen, die auf Dauer arbeitslos sind, oder längere Zeit arbeitslos sind, von ihm dem Verdacht unterzogen werden, sie sind nicht aufgrund von unternehmerischen Entscheidungen nicht mehr gebraucht worden, aufgrund von Marktverhältnissen oder wie auch immer man das definieren mag, nicht mehr gebraucht worden. Sondern sie sind unbrauchbar, lassen sich hängen und das Einzige, was sie noch zustande bringen, ist, genauso wie unbrauchbare Nachkommen zu zeugen wie sie selber. Deswegen bin ich jetzt da mal nicht so großzügig und sage, ja, wird schon so sein, dass wenn man einen Arbeitsplatz haben will, muss man sich am Riemen reißen. Das wird wohl so sein. Sarrazins Theorie geht so, die Leute, die dauerhaft keine Arbeit haben, die sind in gewisser Weise selber schuld dran. Und dass die selber schuld dran sind, ist nicht bloß an ihnen festzumachen, sondern auch am Sozialstaat, wie er eingerichtet ist. Er macht ihn nämlich zu leicht. Damit haben wir ganz andere Gesellschaftskritik. Da kritisiere ich nicht mehr, was ist das für eine Gesellschaft, die Leute bloß arbeiten lässt, wenn sich ihre Arbeit für den Gewinn der Firma oder für den Konkurrenzerfolg des deutschen Exports lohnt. Wenn nicht, lasse ich sie sausen. Stempel ich sie ab zu unbrauchbar. Der erste Satz, den ich ja, der heißt ja so, lässt man zu, dass ein nennenswerter Teil der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter in transferfähiger Passivität halbwegs komfortabel dahin dämmert. In dem Satz sind folgende Behauptungen unterstellt. Halbwegs komfortabel. Hartz IV. Ist bekannt, was Hartz IV geldmäßig beträgt. 359 Euro plus Miete. Und zwar Miete, nicht beliebige Miete, sondern eine Miete, die begrenzt ist. Das ist Hartz IV. Halbwegs komfortabel. Dann, warum dämmert jemand vor sich hin, wenn er Hartz IV hat? Wie ist er dazu gekommen? Niemand meldet sich zu Hartz IV und sagt, hey, ich möchte Hartz IV. Sondern zu Hartz IV kommt man bekanntlich so, man wird gekündigt, findet ein Jahr keinen Arbeitsplatz, dann kriegt man Arbeitslosengeld 1 und wird dann Kraftverwaltungsakt auf Arbeitslosengeld 2 umgesetzt, das ist dann Hartz IV populär gesprochen, und dann hat man 359 Euro. Und dann kann man schauen, ob man von dem Posten aus, nämlich als Hartz IVer, wird man dann getrieben, bewirb dich, ob man wieder wo anlandet. Dazu zu sagen, da dämmert jemand vor sich hin, ist gelinde gesagt eine Verzerrung der Wirklichkeit, ist, wenn man es genau nimmt, eine Diffamierung der Verhältnisse, der Leute in den Verhältnissen. Mit 359 Euro wird ein Professor der Volkswirtschaftslehre, der er mal war, und Bundesbankier, der er auch mal war, kein Finger rühren. Tagesablauf hin, Tagesablauf her, Zeitstruktur hin, Zeitstruktur her. Aber über arme Leute redet so jemand. Der größte Dienst, den ich denen leisten kann, oder den die Gesellschaft ihnen leisten kann, ist, sie einer strikten Arbeitsdisziplin zu unterwerfen. Nicht einem Lebensstandard zu geben oder einen Lohn zu geben, von dem sie gut leben können. Sondern das höchste der Gefühle heißt, ihnen das Gefühl zu vermitteln, sie tun etwas und können damit ihre ernähren, wenn es nur stimmen würde. Ob ich meine Lieben ernähren oder nicht ernähren kann, hängt sehr davon ab, wie viel ich dafür kriege. Und ob ich dann, wenn ich aus der Arbeit heimkomme, noch ein liebevoller Vater oder Mutter bin, hängt auch viel davon ab, wie sehr mich die Arbeit fertig macht. Von wegen, es kommt nicht darauf an, was ich tue. Das ist ein Zerrbild dessen, was Arbeitsleben im modernen Kapitalismus bedeutet, und ein Zerrbild dessen, was es bedeutet, nicht mehr arbeiten zu dürfen, weil, obwohl die Arbeit schon für viele Leute schlimm genug ist, die Nichtarbeit, das Verurteiltsein zur Nichtarbeit, ist noch schlimmer. Meinetwegen führt es dann auch noch dazu, dass die Leute sagen, jetzt lasse ich mich hängen, es lohnt sich ja so, doch nicht. Wozu aufstehen, wenn sich nicht, wenn ich dabei rausspringt? Aber da würde ich nicht anfangen, den Leuten vorzuraten, was seid ihr für Schlappschwänze, dass ihr nicht mehr aufstehen wollt? Was habt ihr für uns euer Rückgrat? Da würde ich lieber die Verhältnisse kritisieren, die sie dazu gebracht haben. Ja? Aber er sagt dafür, dass wir eben gerade das nicht zulassen dürfen, dass die Leute zu Hause sind. Er sagt ja gerade, dass man sie ihre Familie ja ernähren können müssen. Damit sie eben das Gefühl haben, ich kann meine Familie ernähren, sonst haben sie das ja nicht mehr. Also eigentlich ja. Und wissen Sie auch, welches Rezept er da anwenden will? Das ist jetzt hier nicht zitiert, er macht ein Beispiel. Es sei ein libanesischer Clan eingewandert, die Hälfte nach Schweden, die andere Hälfte nach Chicago. Die in Chicago sind ja ein Staat, Amerika, USA, eingewandert, in gibt es irgendwie keinen Sozialstaat. Die anderen sind nach Schweden eingewandert und Schweden steht ja bekanntlich für einen ziemlich gut ausgebauten Sozialstaat. Nach 20 Jahren Aufenthalt, in diesem Fall, stellt sich heraus, der Clan oder der Teil des Clans, der in Chicago angelandet ist, dem geht zwar nicht übermäßig gut, aber sie haben sich eine kleine Existenz errackert und die anderen beziehen immer noch Sozialkohle. Vielleicht auch die Methode, wie er argumentiert. Er sucht sich Einzelfälle heraus, die typisch sind, seiner Meinung nach typisch sind, für Schweden oder für USA. Was er damit sagen will, ist, wenn man den Leuten Sozialunterstützung gibt als Staat, dann fesselt man sie ans Nichtstun. Oder dann begünstigt man das Nichtstun, das sich hängen lassen. Wenn man sie aber wie in den USA einfach ins Nichts entlässt, Vogel frisst oder stirbt, dann behauptet er, dann kommt nicht frisst oder stirb raus, sondern frisst der Vogel und wird Flügge und baut sein Nest und kommt zum Erfolg. Und das ist eine, ja, soll man sagen, Lüge. Das muss doch ein Professor besser wissen. Er weiß ja gar nicht, muss doch wissen, dass die Leute in den Vereinigten Staaten, wo es keinen Sozialstaat gibt, zum Teil dann aus lauter Not irgendwo noch landen und zum anderen Teil im Nichts landen, im Elend. Im Slum. Und bei allen Versuchen, irgendwas anders zu machen, immer beim selben Enden, nämlich es wird nichts draus. Es ist doch schon wieder eine verzerrte Darstellung der Realität im Kapitalismus, dass wenn man sich bloß den Leuten bloß wenig genug Sozialunterstützung gibt, dann werden sie gewissermaßen automatisch gezwungen, sich ja nicht hängen zu lassen, sondern unter allen Bedingungen anzutreten und dann wird es auch tatsächlich erfolgreich gehen. Und für die Bebilderung nimmt er sich den Scheinbeweis einer Familie her, wo die Hälfte in Schweden immer noch im sozialen Netz hängt und die anderen in Amerika ohne soziales Netz kleine Geschäfte aufgebaut haben. Das ist doch nicht die Wahrheit des Kapitalismus, der Marktwirtschaft, dass es so geht. Die Argumentation geht aber immer an den Leuten entlang. Immer sie sind es, die schuld sind, wenn sie nichts haben. Sie sind es, die guten Grund haben, auf sich stolz zu sein, wenn sie es dazu gebracht haben, wie er sich ausdrückt, es dazu gebracht haben, ihr Leben lang zu arbeiten. Was aber die Wahrheit ist, nicht wie zum Beispiel seine berühmten Beispiele in Berlin, 300.000 Türken, türkischstämmige sollen dort leben, in Kreuzberg und in Neukölln. Wie sind die da hingekommen? So ohne weiteres kommen nicht einfach 300.000 Türken in ein fremdes Land und können sich dort ansiedeln. Sie sind eingeladen worden vor ein paar Jahrzehnten, die erste Generation. Angeworben. Es gab Arbeitskräftemangel in West-Berlin Dann hat er stark, und nicht bloß dort, auch im Ruhrgebiet und in bayerischen Zentren, überall in Industriezentren, gab es Arbeitskräftemangel. Da sind sie angeworben worden. Italiener, Spanier, Portugiesen, auch Türken. Sind gebraucht worden für eine Industrie, die damals noch weitgehend, zu großen Teilen, auf Handarbeit beruht hat. Dann ist die Industrie immer mehr rationalisiert worden, immer produktiver geworden. Und jetzt kommt ein Pferdefuß des Kapitalismus zum Vorschein. Erhöhung der Produktivität heißt da nie, dann wird die Arbeit leichter und die Arbeitszeit kürzer. Vielleicht sogar der Lohn höher, weil ja die Produktivität gestiegen ist. Sondern Produktivität in der Marktwirtschaft heißt immer, dann braucht der Unternehmer weniger für den gleichen Erfolg. Die nächste Generation der türkischen Einwanderer, also die Kinder der Einwanderer und die Enkel der Einwanderer, sind jetzt genau diesem Prozess unterworfen worden. Von Generation, Maschinengeneration meine ich jetzt nicht, Menschengeneration, von Rationalisierungszyklus zu Rationalisierungszyklus, von Investitionszyklus zu Investitionszyklus, sind die Maschinen immer produktiver geworden. Und die Unternehmer haben nicht mehr die Kinder der ersten Generation gebraucht und schon vielleicht gar nicht alle Enkel. Sie haben plötzlich Leute, die bisher wunderbar funktioniert haben, gebraucht worden sind, das getan haben, was man ihnen in der Fabrik hinorganisiert hat als Arbeit, sind aufgrund von wirtschaftlichen Überlegungen nicht mehr gebraucht worden. Und siehe da, jetzt drehen sie Däumchen. Jetzt sagt der Sarrazin, was tun die eigentlich dann in Berlin? Da war er als Finanzsenator. Was haben sie denn noch verloren bei uns? Also bloß mal auf die Brisanz seines Urteils, seiner Beurteilung der Leute klar wird. Das sind Leute, die sind hergeholt worden, weil man sie dem Standpunkt unterworfen hat, ihr werdet gebraucht. Und dann, wenn eines Tages die gleichen Leute oder ihre Kinder nicht mehr gebraucht werden, sagt man, eigentlich gehört ihr hier nicht her. Ja. Aber ist es nicht vielleicht auch geplant von der Großindustrie, dass man einen Herrn von Arbeitslosen hält, um die Löhne zu bekommen? Das ist ja ganz naheliegend. Und ich glaube, man sieht das Leben so gut wie an den Leiharbeiten. Ja. Ich glaube, dass das gar nicht so aus Versehen passiert ist. Ja gut, das macht die Sache noch schlimmer. Dass die Industrie sich sogar, und das ist nämlich auch ein Teil der Wahrheit, weil man Arbeitskräfte angeheuert hat aus den Mittelmeerländern, es war nicht bloß einfach Arbeitskräftemangel, es war auch das Problem, die wollten höhere Löhne haben. Die Anwerbung von Millionen von Mittelmeeranwohnern war natürlich auch ein Mittel, die Löhne niedrig zu halten. Das wollte ich jetzt aber nicht gleich mit reinpacken. Ja, das stimmt. Das genauso ist der Punkt. Die Arbeitgeber haben damals gesagt, in den 60er Jahren, wie es losgegangen ist mit dem Import von Arbeitskräften, uns werden die Arbeitskräfte zu teuer. Wir müssen sie bezahlen dafür, dass sie bei uns bleiben und nicht zur Konkurrenz überwechseln. Wir machen uns einen Konkurrenzkampf um die Arbeiter und treiben uns weg, gleich die Löhne hoch. Wir brauchen Einwanderung. Da hat der westdeutsche Staat gesagt, gut, dann kriegt er die Einwanderung. Aber wir waren jetzt bei einem anderen Punkt, das Thema war nicht, warum sind Leute damals eingewandert, das war erstmal der Punkt. Warum kommt es, dass Leute eingewandert sind, angeworben worden sind und plötzlich sind sie zu viel? Plötzlich, nach 20, 30 Jahren der Existenz in Deutschland, stellt sich heraus, man braucht sie nicht mehr. Hat es was zu tun damit, dass sie die hängen lassen, oder hat es nicht vielmehr was damit zu tun, dass eben die in Deutschland beheimatete kapitalistische Industrie, Marktwirtschaft, aufgrund ihrer Erfolge, ihrer Rationalisierungserfolge, immer weniger Leute braucht. Und das dann auch tatsächlich umsetzt in das Urteil, 5 oder 10% sind unbrauchbar. Obwohl sie eigentlich gar nicht unbrauchbar sind, sondern nicht gebraucht werden, zu viel sind, zu viel gemacht worden sind für die jetzig hohe Produktivität der Industrie. Hinzu kommt noch der Punkt, auch diejenigen, die ja zu viel gemacht sind, haben eine nützliche Funktion. Man sagt immer, die sind nicht integriert. Und ob sie integriert sind, ökonomisch, wirtschaftlich gesehen, sind die sehr wohl integriert. Das sind nämlich die heimlichen Lohndrücker. Die wissen gar nichts davon, dass sie Lohndrücker sind. Aber das sind sie. Weil jeder Mensch, der arbeitet, weiß ganz genau, wenn er in der Zeitung liest oder im Fernsehen hört, 5%, 6%, 7% steigende Arbeitslosigkeit, weiß er ganz genau, bei der nächsten Tarifrunde muss man aufpassen. Und bei der Frage, wenn ich zum Vorgesetzten gehe und sage, ich möchte einen höheren Lohn, ein höheres Gehalt haben, muss man gewärtig sein, dass er sagt, ja, wenn Sie darauf bestehen, wissen Sie, was man für Uni-Absolventen heutzutage bezahlen muss? Die ersten Jahre gar nicht, da sind Sie Praktikanten kostenlos. Gut, das war jetzt so ein kleiner Ausflug weg, aber doch wichtig für die Beurteilung seiner Sätze. Er wendet alle Wirkungen der Konkurrenz in der Ökonomie, in der Wirtschaft. Er wendet sie immer um in Subjektive. Er sagt immer, es liegt an den Leuten. Und der Staat hat die Verpflichtung, dafür zu sorgen, dass sie das auch spüren, dass es an ihnen liegt. Und von dem Standpunkt aus, von diesem verqueren Standpunkt aus, von diesem harten Standpunkt aus gegenüber den Leuten, kommt man dann zu solchen Fehlurteilen wie Hartz IV sei, man dämmert halbwegs komfortabel vor sich hin. Man merkt auch daran, wie falsche oder schlechte Wissenschaft funktioniert. Die funktioniert von einem bestimmten parteilichen Blick her. Von dem Blick her, der Staat ist schuld an der Passivität der Leute und von da aus wird dann das ganze Leben der Leute aufgezeigt, geschildert als Nichtstuerei, als Absinken ins Nichtstun, in Taugenichtse und der Staat dafür schuldig gesprochen, er ist derjenige, der durch seine Sozialpolitik das befördert. Dabei gibt es die Sozialpolitik, wie ich im ersten Zitat schon gesagt habe, eigentlich nur aus einem Grunde. Weil in der Arbeit, in der Marktwirtschaft zwangsläufig die Armut der Arbeitslosigkeit, die Armut der Mittellosigkeit als zweite Seite immer im Gepäck ist. Lässt man zu, dass sich dahin dämmern, hat auch noch das dritte Fehlurteil. Leute, die Hartz IV bekommen, die lässt man nicht in Ruhe. Hartz IV ist heutzutage fast so etwas wie ein Beruf. Zwar kein Beruf in der Fabrik oder am Schreibtisch in der Verwaltungsstelle, aber es ist ein Beruf, wo man dauernd bei der Arbeitsagentur anzutanzen hat und zu beweisen hat, dass man arbeitswillig ist. Mach mal das. Wenn dann niemand nimmt, wie beweist man, dass man arbeitswillig ist? Man schreibt, und das hört man auch immer dann meine Interviews im Radio, Fernsehen, sonst wo, da hat einer schon 300 Bewerbungen geschrieben und sagt, jetzt habe ich die Schnauze voll. Mein Leben vergeht mit Bewerbung schreiben und es kommt nie was dabei raus. Kein Wunder, dass jemand sagt, wozu mache ich das eigentlich? Dann erfährt er von seiner Arbeitsagentur, wenn er das einstellt, dann gibt es von den 359 Euro, oder in Ostdeutschland noch 5 Euro weniger, gibt es auch einen Aufschlag. Ein Strafaufschlag. Bis zu einem Drittel weniger. Man kann sogar sperren, wenn der dem Beruf des Hartz IVers nicht pflichtgetreu und fleißig genug nachgeht. Das bloß noch als Zusatz zu dem Fehlurteil über die Lage der Leute. Jetzt komme ich zum zweiten Punkt, negative Selektion. Es geht um die demografische Entwicklung, die ist uns ja lang genug in der Öffentlichkeit erzählt worden, dass die Deutschen aussterben, weil zu wenig Kinder für die sterbenden älteren Generationen auf die Welt kommen. Da haben wir ja gerade schon mal die Sache noch hier sagt, kurz einpflicht, in den neuen Bundesländern einen guten Hinweis darauf, woran es liegt, wenn es keine Kinder gibt oder was man machen muss, wenn man Kinder haben will, als Gesellschaft. Die Kinderfreudigkeit ist ziemlich rapide zurückgegangen mit dem Beitritt der DDR-Länder zur Bundesrepublik Deutschland. Ab dem Moment, wo die Existenz der Leute unsicher geworden ist, durch die Unterwerfung unserer Marktbedingungen, war auch die Sicherheit, Kinder auf die Welt zu bringen, sie versorgen zu können, sicher zu sein, dass sie in die Schule kommen und so weiter und so fort, alles dahin. Und die Geburtenrate ist in den östlichen Bundesländern rapide abgesunken. Nicht, weil die Pille plötzlich eingeführt worden wäre, die hat es vorher auch schon gegeben. Sondern plötzlich die Unsicherheit eines Arbeiterlebens und Kapitalismus eingezogen ist. Also die demokratische, schlimmer als die demokratische Verwerfung ist, es wurde übersehen, dass die Alterung und Schrumpfung der deutschen Bevölkerung einhergeht mit qualitativen Veränderungen in deren Zusammensetzung. Über die schiere Abnahme der Bevölkerung hinaus gefährdet vor allem die kontinuierliche Zunahme der weniger stabilen, weniger intelligenten und weniger tüchtigen die Zukunft Deutschlands. Dass das so ist, weshalb das so ist und was man dagegen tun kann, davon handelt dieses Buch. Das ist also die Behauptung, für die er ja dann auch den Vorwurf bekommen hat, er sei Rassist oder würde genetisch argumentieren. Die Unterschicht, die Menschen in prekären Lebensverhältnissen, würden, wenn überhaupt, jemand noch Kinder kriegt, dann die. Warum? Weil der Staat ihnen Kindergeldzuschuss bezahlt. Während die Frauen der höheren Qualifikationsniveaus frühestens mit 35 Jahren ein Kind kriegen und dann meistens auch plus 1, sodass halt durchschnittlich pro Frau plus noch 1,34 Kinder zustande kommen, was zu wenig ist für die Erhaltung der Bevölkerungszahl. Wie gesagt, das will ich jetzt nicht weiter diskutieren, ob das überhaupt schlimm wäre. Ich will jetzt erstmal von Sarrazin reden. Sarrazin sagt, und dadurch wird das deutsche Volk immer dümmer. Wann wird ein Volk immer dümmer? Wenn die Leute aus den unteren Klassen mehr Kinder haben als die aus den höheren Klassen. Stimmt das? Was ich mal überlege. Wir wissen doch, dass der deutsche Staat seit ungefähr 10 Jahren Bildungsreformen betreibt. Und der westdeutsche Staat hat auch schon Bildungsreformen betrieben. Und da hat der westdeutsche Staat in den 60er Jahren, da gab es dann auch eine kleine Rebellion der damaligen Studierenden, da war ich auch noch Student, Ende der 60er Jahre, habe ich gerade angefangen zu studieren. Und da war alles in der Uni in Aufregung. Und der Staat hat sich sagen lassen von den Studenten, die Unis bilden zu wenig aus. Und zwar vor allem keine Arbeiterkinder, keine Bauernkinder. Arbeiterkinder waren bestenfalls zu 5% in der Uni und Bauernkinder oft noch weniger. Dann hat der Staat ohne große Mühe, mit viel Geldaufwand, aber ohne große Mühe, aus Arbeiter- und Bauernkindern Westdeutschlands studierte Studenten gemacht und studierte Berufe. Es ist gar keine große Kunst, aus Arbeiter- und Bauernkindern Absolventen von Hochschulen zu machen, wenn man sich die Mühe dafür gibt, nämlich sie ausbildet. Kostet natürlich was. Dazu braucht es Lehrer, gute Schulen und so weiter. Ist aber kein prinzipieller Hinderungsgrund. Sarrazin behauptet, die Kinder aus den unteren Schichten bleiben unten. Und es stimmt. Ist was dran. Rein empirisch ist was dran. Bloß was ist der Grund dafür? Was ist der Grund dafür, dass in den 60er, 70er Jahren in Westdeutschland plötzlich die Abiturientenquote von Arbeiterkindern von 5% auf 20% gestiegen ist? Immer noch wenig genug. Was ist der Grund dafür, dass heutzutage die Kinder von Hartz IV Beziehern und die Kinder von Einwanderern weitgehend bildungsfern bleiben, also nicht an die Uni kommen, oder wird prozentual geringer an die Uni kommen, als Kinder aus altdeutschstämmigen Familien. Doch nicht, weil die Eltern Unterschichtler sind, sondern weil das Bildungssystem nichts dafür tut, aus Kindern, die aus ärmeren Schichten stammen, all die Erziehungsmaßnahmen, Bildungsmaßnahmen einzurichten, die nötig wären, um ihnen alles beizubringen, was man braucht, um Abitur zu machen. So viel ist es ja auch gar nicht. Bloß wenn man natürlich schlecht Deutsch spricht, weil zu Hause kein Deutsch gesprochen wird, dann tut man sich hart mit dem Schreiben lernen und mit dem Lesen lernen in der deutschen Sprache. Dann tut man sich auch hart mit der höheren Mathematik, weil der ja schon wieder auf Deutsch erklärt hat und so weiter und so fort. Ja? Ich weiß nicht, ob Ihnen das recht ist, wenn ich so dazwischen rede. Ist Ihnen das recht, wenn ich auch mal... Ja, da müssen Sie Ihre Kollegen und Kolleginnen fragen, ob denen es unrecht wäre. Wenn die sagen nein, dann müssen Sie vielleicht der Meinung der anderen folgen müssen, aber ich glaube, es hat bis jetzt noch niemand protestiert. Gut, dann wollte ich doch mal anmerken, dass doch in der Schule heute für jeden die gleichen Leistungsanforderungen gelten. Gut, bei den Ausländern ist es vielleicht nochmal eine andere Sache, wobei da auch ja, der Staat versucht, immer die Kinder in die Kultur reinzubringen, um den Deutschen möglichst gut beizubringen und so. Aber jetzt bei den Deutschen ist es ja ganz offensichtlich, dass eigentlich jeder doch relativ die gleichen Voraussetzungen hat in der Schule. Die gleiche Leistungsanforderungen, dieselben Möglichkeiten, Abitur zu machen und vor allem haben gerade die Kinder aus den unteren Schichten ja meistens einen BAföG-Anspruch. Also ist es für die ja noch eher möglich zu studieren, wie die, die sich erstmal mit den Eltern einbinden. Also ist es nicht auch irgendwo ein bisschen logisch, dass die Genetik das beeinflusst? Also ich meine, dass wenn ich, es gibt ja nun mal Leute, die eben weniger intelligent sind. Das ist ja auch keine Schande. Es ist ja auch ganz natürlich. Und natürlich haben sie Nachteile in der Schule. Und Nachteile des Abitur machen wollen. Und Nachteile des Studieren wollen. Also ich denke, dass es schon irgendwo eine logische Argumentation ist. Ich würde gerne darauf antworten. Und wenn du sagst, in der Schule die gleichen Voraussetzungen, dann heißt es ja erstmal, die gleichen Bedingungen, unter denen die Schüler alle halt sich den Stoff anzueignen haben, und auch die gleichen Bedingungen, unter denen sie ihn abzuliefern haben, also mit Arbeiten, Prüfungen und so weiter. Unter dieser Art von Chancengleichheit, wie du erstmal richtig sagst, ist es kein Wunder, wenn Leute, die dann mit unterschiedlichen Voraussetzungen antreten und auch diese gleichen Bedingungen treffen, natürlich unterschiedliche Resultate haben. Also, jetzt sagst du, naja, dann ist doch eins mal klar, dann ist doch in Sachen, was die von zu Hause mitbringen, an Voraussetzungen, um zu lernen zum Beispiel. Da muss es ja genetische Unterschiede geben. Oder zumindest erscheint mir das plausibel, logisch. Ne? Und dagegen war ja zum Beispiel eben das gesagt worden in den 70er Jahren, die sogenannte Bildungskatastrophe, hätte sich der Staat auch da auf den Standpunkt gestellt. Da einfach sagen müssen, da kann man nichts machen. Wenn es halt 40% oder so und so viele Prozent Abiturienten nur gibt und deswegen, weil von mir aus so und so wenig, also 5% Arbeiter und Bauernkinder dabei sind, dann zeigt sich einfach, die sind genetisch zu mehr nicht in der Lage. Dem Standpunkt stand er nicht, sondern hat gesagt, ja, jetzt machen wir Förderprogramme. Und dann hat er gesagt, tun wir halt was für die Voraussetzungen. Wir machen halt was, weiß ich, was alles vom Staat war. Kindergärten, wo schon eine gewisse Vorbildung geschaffen wurde, wo, von mir aus auch eine Sprache, jetzt alles Mögliche passiert ist, um eben sowas wie ein Elternhaus, was einem, weil es selber nie solche Bildung erfahren hat, auch beim Lernen nicht groß unterstützen zu können oder sowas, sowas ein Stück weit auszugleichen. So, und es hat tatsächlich funktioniert. Also, so wie du sagst, dass allein aus der Tatsache, dass es in sozusagen unter den gleichen Bedingungen Lernen und Wissen abgeben, unterschiedliche Resultate rauskommen, ist mal klar, da muss ein Schluss sein auf eine genetische Schranke des Lernenkönnens. Der Schluss ist überhaupt nicht persönlich. Ja, aber heute ist es doch so, dass man eben die gleichen Voraussetzungen hat. Ich meine, wenn das 1970 noch nicht so war, ist das doch dann eine ganz andere Sache. Aber also ich spreche von relativ gleichen Voraussetzungen, die man hat zu lernen. Und wenn man. Aber zum Beispiel, dass ich in dieselbe Arbeit nicht mehr reinbringe. Das hat natürlich ja auch Ich bin zum Beispiel bin ich ja im Kindergarten, ja, habe selber Erzieherin, ich bekomme ja das gleiche Bild. Ich habe wieso eben nicht? Also natürlich, ich habe jetzt die Möglichkeit, das alles mitzunehmen, was auch die anderen haben. Ja, aber der Akademiker vermietet, dann kriegt er dann Hilfe. Und wenn der aus der Arbeitslosen den die Familie führt, ist ein Krieg durch Händler. Das muss ich dann wieder erinnern, also ich kann mich nicht an Afrika erinnern. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass es Afrika gab. Ja. Jeder die gleiche Voraussetzung und jeder wollte dann, wenn er es nicht geschafft hat, dann hat er es auch nicht geschafft. Ja, eben, das ist so eine andere Antwort. Wenn er es nicht geschafft hat, hat er es nicht geschafft. Dann sagt man gleich, es ist eine Tautologie. Ja? Warum hat er es nicht geschafft? Hat es halt nicht geschafft. Wenn man die gleiche Tautologie gelehrt formulieren will, sagt man, er hat es nicht geschafft, weil er nicht begabt ist. Ja, da sagt man statt, zweimal geschafft, einmal, er hat es nicht geschafft, und zweitens, weil man vermutet, aus der Tatsache, dass er es nicht geschafft hat, dann war es da drin nicht. Was war nicht drin? Kein Mensch weiß, was da drin sein soll, was beim einen zum Schaffen führt und beim anderen zum Nichtschaffen führt. Ist eine reine Tautologie. Und der schönste Ausdruck der Tautologie ist das, wenn man sagt, der hat es nicht geschafft, weil er es nicht geschafft hat. Ja, also das hat sich jetzt ja, es ist so. Aber, ja. Schon, aber Begabung ist nicht besser, wenn man sagt, dem fehlt die Begabung, das Talent, die Intelligenz. Das sind alles bloß Verdoppelungen. Man sagt, kein Mensch weiß, was Intelligenz ist. Fragen Sie die Psychologen. Die sagen, Intelligenz ist das, was wir messen. Fragen Sie, was Begabung ist. Kein Mensch weiß, was Begabung ist. Weil Begabung und Intelligenz und Anlagen nichts anderes ist, als wenn ein Kind in der 4. Klasse, Grundschule, zur Beurteilung ansteht, Empfehlung ins Gymnasium oder kommst in die Hauptschule. Dann hat die Pädagogik sich angewöhnt, als theoretische Erklärung für ihre Entscheidungen, der kommt hoch, der kommt nicht hoch, davon zu reden, nach 4 Jahren würde sich sowas gezeigt haben wie Begabung oder Nichtbegabung. Ein reines Konstrukt, eine reine Unterfütterung eines ganz anders begründeten Urteils, nämlich ist es selbstverständlich, dass in einer gegliederten Gesellschaft wie der unseren nicht alle zum Abitur geführt werden. Es wird selegiert, ausgewählt, Selektion ist der Zweck der Schule. Und der Selektionszweck, der wird begründet mit nicht, wir wollen die Leute selegieren, sondern das wäre ein Verbrechen, wäre eine Überforderung von denen, wenn ich sie alle zum Abitur führen wollte. Es gäbe nämlich Begabte und Unbegabte, Minderbegabte und Höherbegabte. Wir kommen allerdings etwas weg vom Sarrazin, aber vielleicht, wenn es gewünscht wird, kann man natürlich da schon mehr darüber diskutieren. Bloß das ist die Theorie, von der Sarrazin in seinem Buch profitiert. Das durchgesetzt in der gesamten Gesellschaft, wenn jemand in der Schule versagt, dann liegt es an ihm. Letztlich an ihm. Kann ich noch darauf eingehen? Also ich meine, wenn ich geboren werde, ja, habe ich ja bestimmte Anlagen. Zum Beispiel, ich werde 1,65 etwa groß. Natürlich kann ich durch spezielle Förderung, spezielle Ernährung vielleicht auf 1,67 groß werden. Ja? Oder wenn ich nicht so gut versorgt werde, vielleicht 1,63. Aber ich werde nicht 1,80 groß werden. Ganz egal, wie ich ernährt werde. Also und wie dumm ist ein 1,80 Mensch und ein 1,63 Mensch? Was hat das mit Dummheit und Gescheitigkeit zu tun? Es geht um Anlagen. Es geht um Erfahrung. Aber bei der Größe her kann man sagen, der gut so groß wie er geworden ist. Ich meine auch die Ausschüttung, es gibt die Möglichkeiten der Neuronen, die Verletzung. Meinen Sie nicht, dass das auch alles genau wie eben die Größe? Das sind ja. Nein, meine ich nicht. Wenn Sie so fragen, meine ich nicht. Ich halte es für einen Fehler. Dass inwieweit ich die Veranlagung habe, gewisse Sachen auszuprägen oder nicht, das ist doch in der Spielraum ist umgekehrt. Das eine ist Wachsen, ist ein biologischer Prozess, und das andere ist ein geistiger Prozess, ein Prozess des Verstandes. Ja, aber der Verstand und das hängt ab von davon, was man dem Verstand beibringt, und hängt nicht davon ab, was in wie viele Milliarden Zellen jemand im Kopf drin hat. Nee, das haben fast alle dieselben. Das ist letztendlich, wie gut mein Gedächtnis funktioniert, ist ja auch. Die zweite links von Ihnen, ja. Ja, ich bin erschrocken darüber, dass jemand wirklich glaubt, dass die Kinder in der Schule von Chancengleichheit betroffen sind. Zum Beispiel jetzt heute, du hast vielleicht gefragt, wie es geht, ja? Wenn deine Eltern noch nicht wirklich gut Deutsch sprechen, dann hast du nicht den Vorteil, dass bei dir zu Hause die ganze Wand voller Bücherregal voller Bücher steht und deine Eltern irgendwie dich versuchen zu fördern und so weiter. Und auch das alles, diese Förderung, die irgendwie auch außerhalb von der Schule davor und so stattfindet, auch das hat schon was mit. Neuronen zum Beispiel, also ich und nicht nur die Genetik. Also Ich denke, man muss als Akademiker Kinder ihre Kinder von Haus aus auch für Wissen verschonen. Also ich meine, Kinder sind ja keine Tonne, wo man wirklich viel Wissen einfallen. Das macht auch Akademiker nicht. Nein, aber also es gibt trotzdem unterschiedliche Voraussetzungen. Und es gibt einfach die, die es an der sprachlichen Schere los, weil die auch verschiedene Gründen, wie zum Beispiel Sprachlehrer, oder die wenige Förderung außerhalb der Schule, die einfach Moment. Da war noch, auch zu dem Thema, ja. Da habe ich noch einen Beitrag zum Thema, aber wir müssen uns irgendwann jetzt demnächst entscheiden, ob wir das neue Thema zum neuen Thema, das Thema zum neuen Thema machen wollen. Und Sarrazin ist dann für heute erledigt. Oder ob wir sagen, dieses Thema ist nämlich die erste Stunde fast rum. Also da war noch ein Beitrag dazu und dann die Antwort kann man noch schnell bringen, ja. Also mein Beitrag dazu ist, es gibt sowas wie genetische Dispositionen, aber die Umwelt und die Einflüsse aus der Umwelt entscheiden darüber, wie stark solche Dispositionen ausgeprägt werden. Und dann spielt es eine Rolle, was für Bildungsangebote ich vor der Einschulung genossen habe, auch was für eine, welche Arbeit im Kindergarten mir gemacht wurde. Wir haben ja nicht nur Kinder, die lesen und sprechen oder Liberalitätsschwächen haben und so weiter, sondern auch Feinmotorik, Probleme haben und so weiter. Und das betrifft auch nicht nur die Menschen mit Migrationshintergrund, wobei ich mir frage, von welchen Deutschen redet der hier? Die Hälfte von diesen Menschen sind Deutsche, im Sinne der Staatsbürgerschaft. Also das möchte ich nur noch angemerkt haben. Und es gibt auch jetzt wieder die, was jetzt wahrscheinlich Ende der 60er, die sprachen von der Bildungskatastrophe, auch jetzt gibt es Förderprogramme, um zumindest Sprache und Unterschiede in den Sprachkompetenzen bei der Einschulung auszugleichen und wenigstens auf der sprachlichen Ebene die klare Voraussetzung schaffen zu können. Das heißt nicht, und es gibt Untersuchungen dazu, dass Kinder aus bildungsferneren Schichten weniger Zugang haben zu Literatur zum Beispiel. Es gibt Untersuchungen dazu, dass Akademikerkinder so und so viel häufiger Empfehlungen fürs Gymnasium geben. Und es gibt auch Untersuchungen dazu, dass das nichts mit den Leistungen der Kinder zu tun hat. Bei gleichen Kindern kriegen Akademikerkinder doppelt so häufig eine Empfehlung fürs Gymnasium als Nicht-Akademikerkinder. Und das hat dann nichts mit genetischer Disposition zu tun oder Wirtschaft oder irgendwas. Das hat was mit Vorurteilen zu tun, auf Seiten derer, die an solchen Entscheidungsinstanzen sitzen. Und es wurde im Rahmen von PISA und so weiter auch untersucht, die Deutschen bei den Kindern mit Migrationshintergrund und bei den Kindern ohne Migrationshintergrund. Und da kannst du mal wissen, wie wenig die Empfehlung für das Gymnasium wirklich da war, wo sie besser im Deutschen wurden. Also wo nicht mal Sprachkompetenz beeinflussen kann, was für Bildungschancen ein Mensch hat. Also ich würde jetzt eigentlich folgendes Vorgehen vorschlagen. Noch eine Antwort, damit der Dialog dahin zwischen euch vielleicht noch einen gewissen Zwischenabschluss hat, ja. Aber sollten wir uns nicht vielleicht zu folgendem entschließen. Heute wollten wir über Integration noch ein paar Takte diskutieren. Machen wir doch das Thema weiter und machen das Thema, wo wir jetzt reingeraten sind, zu einem neuen Termin. Eine Diskussion mit vorbereitetem Referat, mit ausgesuchten Zitaten aus der Bildungstheorie, aus der pädagogischen Theorie, Begabungstheorie, Intelligenztheorie und so weiter. Neuen Termin irgendwann im Laufe des Semesters, vielleicht im Januar oder wann, oder noch im nächsten Semester, gut vorbereitet, vielleicht sogar von dir oder von Ihnen einen Beitrag mit. Und dann machen wir schöne Diskussionen, nicht aus dem Proof heraus, sondern richtig schön vorbereitet und vielleicht dann auch mit besseren Ergebnissen, als wenn wir es jetzt einfach weiterlaufen lassen. Das wäre mein Vorschlag. Meistens produktiver. Solche Sachen besser vorzubereiten und nicht einfach in der Diskussion plötzlich das Thema die Pferde wechseln. Ja, als Ergänzung dazu, wenn wir jetzt sagen, wir machen den erstmal das separat ein Stück weit weiter, heißt es also, das soll jetzt verstanden sein, überhaupt nicht, dass die Diskussion heute zu Ende gehen muss. Also erstens haben wir nach dem Referat sowieso noch Zeit zu diskutieren, was dann da am spannendsten ist zu diskutieren. Und wenn man da nicht zu Ende wird, dann treffen wir uns eben nochmal dazu, ob nur in Form eines neuen Referates oder ob wir eine Diskussion untereinander machen wollen. Das können wir ja nachher entscheiden. Also ich würde schwer auffordern, das so zu machen. Ja, es ist ein kontroverses Thema. Ich denke, das kommt auch zu kontrovers. Ja klar, aber wir müssen jetzt das entscheiden. Und zwar würde ich mal sagen, nicht Mehrheit will ich gar nicht zum Argument machen, sondern wollen wir noch mit Integration ein Stück weitermachen oder wollen wir das Thema wechseln? Dann aber richtig, dann sagen wir, Integration ist dann für heute gestorben. Dann machen wir jetzt noch die Bildungsdebatte. Wie wollen wir es halten? Integration. Die Antwort noch kurz und dann würde ich vorschlagen, am besten setzen wir vielleicht einen Termin an oder wir schlagen einen Termin vor, wo wir die Debatte um die Bildung, ob die Bildung aufgrund von Begabungen oder Intelligenzen und sowas reformiert ist oder ob sowas reine Chimären sind, Rechtfertigungsideologien, das als besonderes Termin, einen besonderen Termin anzusetzen. Ja, jetzt noch die Antwort. Ja, also ich wollte noch dazu sagen, dass die Förderungsmaßnahmen bei allen zur Verfügung stehen, also die Logopädie zum Beispiel, die selektiert nicht zwischen Kindern der unteren Schichten und Kindern der oberen Schichten, zum Beispiel, und zum Argument von ihr, dass man den Spieß auch umdrehen kann, dass man nicht sagen kann, es gibt hier einen Rückkopplungsprozess, nämlich Eltern, die sich selber überhaupt nicht für Bücher und Lesen und solche Dinge interessieren, weil sie da auch keine Begabung verspüren und entsprechend auch keine Interessen, weil sie dort keine Erfolgserlebnisse haben, sich eben auch davon konzentrieren, wo sie Erfolgserlebnisse haben, die haben natürlich, interessieren sich nicht für Bücher und geben ihren Kindern auch keine. Wodurch natürlich die Kinder auch sich kein Interesse entwickeln, glücklicherweise auch genetisch kein Interesse haben, und sich hier so eine Rückkopplung vorgesetzt zwischen Genetik und Zukunft. Und sich das gegenseitig permanent verstärkt. Gut. Ja? Lass mal so stehen. Es tut mir leid, aber ich glaube, wenn man ein Wissen mangelt, dann sollte man vielleicht lieber nicht reden, weil wenn man nur aus dem Bauch redet und nur intuitiv und nicht mit, wenn man sich gar nicht an Fakten basieren kann, dann sollte man gar nicht reden, weißt du? Ich würde dir empfehlen, dass du dir erstmal ein Biologie- oder ein Psychologiestudium reinziehst, bevor du solche Sachen kommst. Ja, die Empfehlung. Ich habe Psychologie studiert und ich weiß ganz genau, dass es Studien gibt mit einigen Zwillingen, man ganz klein gesehen hat, solche, die gefördert wurden, die in einer Familie von Akademikern oder sonst was aufgewachsen sind, hat auch wirklich einen höheren Intelligenz. So, lass mal doch. Ich schreibe jetzt mal ein. Und zwar nicht, wie vorhin schon gesagt, es ist nicht der Absicht der Debatte, sondern es ist das Verschieben der Debatte. Also die Positionen jetzt also sind, glaube ich, ziemlich eindeutig formuliert worden und es würde überhaupt kein Problem sein, daran mehr zu machen. Das ist halt immer die Frage der Reihenfolge. Wenn du zum Beispiel sagst, wenn Sie sagen, die Eltern, die die Begabung in sich nicht spüren und dann die hinterher schieben, das Interesse, würde ich erst einmal sagen, die Eltern, die das Interesse an Literatur nicht haben und würde mich nicht gleich mit der Begabung anfangen, das scheint offenbar ihr Grund- und Haupttheorie zu sein, so fangen sie gleich so an. Aber lassen wir es jetzt mal offen, neuer Termin, neues Thema, ist es jedenfalls wissenschaftlich nicht haltbar. Das ist eine Rechtfertigungsideologie meiner Auffassung nach, und ich kann es auch nachweisen, aber bitte dann in einer besonderen Bemühung mit entsprechenden Zitaten, vielleicht auch von der Fachwissenschaft, meinetwegen auch mit ihren Beiträgen aus der wissenschaftlichen Psychologie und der Zwillingsforschung. Das meine ich, das ist eine ernstliche Befassung mit dem Thema, ob es das gibt, Begabung, oder ob das eine Chimäre ist, Rechtfertigungsideologie, was meine These ist. So, würde ich vorschlagen, machen wir einen anderen Termin. Jetzt machen wir noch ein paar Punkte weiter zur Integration. Weil wir haben nämlich bei der Integration von Sarrazin her folgenden Punkt noch nicht behandelt, der aber unbedingt dazugehört. Sarrazin sagt nicht bloß, viele Einwanderer sind unbrauchbar, was er daran abliest, dass sie nicht gebraucht werden. Sarrazin hat bei den Einwanderern und bei den Deutschen gewissermaßen eine Gruppe, die hält er für unbrauchbar. Auch deutschstämmig, also Deutsch steht ja immer für bei Sarrazin, für die Eltern, Großeltern und so weiter, alle Deutsch. Also beide Großelternpaare Deutsch, das hält er für Deutsch und alle anderen sind irgendwie Migrationshintergrund, sagt man glaube ich heutzutage oft. Das meint er mit Einwanderern. Nicht Passfragen, sondern Herkunftsfragen, macht er zum Argument. Nicht meine Unterscheidung, ist mir völlig gleichgültig, ich rede über Sarrazin. Der macht die Unterscheidung und sagt, die Einwanderer, und jetzt kommt es entscheidend, die Einwanderer aus muslimischen Kulturkreisen, die sind ganz gefährlich. Warum? Machen wir das Zitat Nummer unter 4. Und zwar das dritte unter vier, wir müssen jetzt ja etwas selektieren. Die Muslime in Deutschland und im übrigen Europa unterliegen einem fremden kulturellen und religiösen Einfluss, den wir nicht überblicken und schon gar nicht steuern können. Wir dulden das Anwachsen einer kulturell andersartigen Minderheit, deren Verwurzelung in der säkularen Gesellschaft mangelhaft ist, die nicht unsere Toleranzmaßstäbe hat und die sich stärker verpflanzt als ihre Gastgesellschaft. Damals wieder die Fertilitätseroberung, also die Eroberung durch Fertilität. Was ist das Argument? Ja? Fertilität. Fruchtbarkeit. Also das ist das, wenn was man pro Frau dann sagt, 2,4 Kinder pro Frau, dann bleibt die Gesellschaft gleich groß. Ab 2,7 wächst sie und bei 1,2 schrumpft sie. Das meint man mit Fertilität. Was ist jetzt das Argument bei Sarrazin und den Leuten, die mit Sarrazin argumentieren, gegen den Islam? Ist ein fremder kultureller und religiöser Einfluss. Was ist eigentlich der Mangel? Warum ist es eine Gefahr oder eine, ja, etwas, vor dem man sich fürchten muss, wenn die sich dann auch noch mehr verpflanzen als die Kinder aus christlichen oder atheistischen Familien? Kritisiert er den Glauben? Kritisiert er die Vorstellung, dass jemand die Bibel liest oder den Koran liest und das, was da drin steht, glaubt? Eigentlich nicht. Ich habe im Buch nachgeschaut, kommt irgendwo mal vor, was ist die Gefahr oder das Fehlerhafte am muslimischen Glauben im Unterschied zum christlichen? Von der Grundstruktur ist der christliche Glaube und der muslimische Glaube und der jüdische Glaube ziemlich identisch. Ich weiß, dass ich in östlichen Bundesländern wenig voraussetzen kann, so etwas wie Religionsunterricht und getauft sein. Deswegen will ich da jetzt auch gar nicht viel drüber reden. Es ist von der Struktur immer das Gleiche in der Logik einer Religion. Was glaubt eigentlich ein Christ? Was glaubt ein Muslim? Was glaubt ein Jude? Jetzt unabhängig davon, ob er da Christus vorkommt, Mohammed oder Abraham oder Isaak, bei den verschiedenen Ausformen von Religion. Er glaubt, dass es oberhalb der Menschheit, über den Menschen, eine Gestalt oder eine Wesenheit gibt, die er sich vorstellt als den allerhöchsten Herrn, über den Herrschern, die es auf der Erde gibt. Den Präsidenten, den Königen früher, den heutigen Kanzlern und so weiter, gibt es eine jenseitige Macht, die Macht hat über alle. Und der Kern des religiösen Glaubens besteht darin, sich diesem höchsten Herrn als seinen eigenen Herrn zu unterwerfen oder vorzustellen, das ist mein eigentlicher Herr. Und der gegenwärtige Herr, der irdische Herr oder die irdische Regierung, ist bestenfalls bevollmächtigt und Vollmacht gesetzt durch den höchsten Herrn. Und siehe da, alle die heiligen Bücher haben Passagen, wo darüber geredet wird, wie ist denn jetzt das Verhältnis zwischen dem höchsten Herrn, dem Geglaubten, ob den gibt, oder Atheist sagen, glaube ich nicht, der Christ sagt oder der Muslim sagt, doch den gibt es, Allah und Gott. Wie ist das Verhältnis zwischen diesem geglaubten Gott und dem echten Herrn, der echten Herrschaft? In allen Religionen ist er mal so formuliert, wie es zum Beispiel im Neuen Testament steht, da heißt es, eine jegliche Obrigkeit, welch gleichgültig, ob sie gottesfürchtig ist oder gottlästert, also gegen Gott ist, nicht an Gott glaubt. Eine jegliche Obrigkeit ist von Gott eingesetzt und die Menschen müssen ihr gehorchen. Verschiedene Varianten dieser Aussagen sind all den drei Religionen mit monotheistischen Gottesvorstellungen vorhanden. Da merkt man, das ist eine Vorstellung von, ja, der oberste Herr sagt, auf dieser Welt herrscht der Gott oder herrscht Gott nicht unmittelbar, sondern da muss der einzelne Mensch so gläubig sein, dass er es auch erträgt, dass ein unchristlicher oder ein unislamischer oder ein unjüdischer Regierungschef oder Regierungschefin eine gewisse Vollmacht hat, von Gott zu herrschen. Was ist also die Logik davon? Wenn ich den Herrn der Welt, in der Welt herrscht, der auch ein Mensch ist, mit Sünde und mit Fehlern und mit vielleicht auch mal korrupt und so weiter, mag alles sein. Ich unterwerfe mich eigentlich nicht diesen korrupten oder herrschsüchtigen Menschen im Diesseits, sondern ich unterwerfe mich dem höchsten Herrn und der sagt, dulde diese Ertrag, diese Mängel der Herrschaft, um meinetwillen, weil ich es so will, weil ich es so eingerichtet habe. Es ist also eine Idee der Unterwerfung nicht unter Menschen, die mich beherrschen, sondern unter höchsten Gott, Herrn. Und damit ist zwar ein kritischer Standpunkt gegen die wirkliche Herrschaft im Kopf, aber einer, der nicht praktisch wirksam wird. Denn dieser Gott sagt, Aufstand kommt nicht in Frage. Das gehört mit zu den Prüfungen, die der Mensch hat, neben Armut, neben Krankheit, neben Verlusten aller Art. Auch eine schlechte Regierung ist eine Prüfung im Glauben. So, das ist die Vorstellung. Warum ist es der islamische Glaube, nach Sarrazins Meinung, mangelhaft? Antwort, er stammt nicht aus unserer Kultur. Er stammt nicht aus dem, was für unsere Kultur typisch ist. Deswegen kommt er auch nicht auf die spanischen Einwanderer, also Einwanderer aus Spanien meine ich, die Einwanderer aus Italien, die sind ja überwiegend katholisch, die Einwanderer aus Jugoslawien, aus dem ex-jugoslawischen Bereich, die sind entweder katholisch oder orthodox gewesen zumindest mal. Sondern seine Warnung bezieht sich explizit auf den Islam. Was ist eigentlich die Logik dabei? Vor was hat er Angst? Was sind die Bedenken, die er hat? Jetzt kommen wir zum Kern von Integration. Da ist es nämlich sehr ähnlich wie die Debatten, die in der Politik laufen über den Islam. Man weiß ja, wenn Sie sagen, unsere Kultur beruht auf christlich-jüdischen Grundlagen, dann ist der Islam ja automatisch als nicht dazugehörig ausgesondert. Jetzt ist natürlich das Jüdisch schon ein bisschen drollig, außer in Deutschland, wo man fast keine Juden mehr übrig gelassen hat in der Nazi-Zeit, zu sagen, wir hätten eine jüdisch-christliche Vergangenheit. Der Reich war jüdisch-christlich, also vom Standpunkt der Christen, war immer anti-jüdisch. Aber lassen wir das mal stehen. Dann ist jedenfalls die Behauptung, nur die Weise an Gott zu glauben, wie sie im Christlichen, von den christlichen Kirchen her gepredigt wird oder vom Christentum her gepredigt wird, nur die ist passend zum deutschen sozialen und staatlichen Leben. Wie gesagt, wenn man es genau macht, wenn man sich überlegt, was ist denn eigentlich das Verkehrte am islamischen Glauben? Ich bin sicher, keiner kann zu Recht sagen, was am islamischen Glauben für sich so schlecht ist. Meistens sind es dann Bebilderungen von, ja, da gibt es Islamisten. Da kann man leicht dagegen setzen, aber es nützt nichts zu sagen, ja, denk mal an die fanatischen Christen, da gibt es auch ganz üble Burschen. Was die alles über die Klinge haben springen lassen in der Lauf ihrer Herrschaft, da wo die katholische Kirche noch alleinselig machen war und allgemein herrschend. Aber es ist eine unfruchtbare Diskussion, weil solche Leute dann sofort sagen, ja, das waren Exzesse, die kann gar nichts im Christentum. Aber bei den islamischen Leuten, da sagen sie, der Islamismus gehört dazu. Das ist eigentlich die Verwirklichung des islamischen Gedankens. Da merkt man, das sind keine Leute, die analysieren die Religion und ziehen daraus Schlüsse, sondern die wissen vorher schon, was gehört dazu, was gehört nicht dazu. Also die ganze Debatte, Integrationsdebatte, kommt eigentlich von was anderem her. Die kommt davon her, was muss denn eigentlich ein Mensch sein, den man als Deutschen, sei er eingewandert, sei er eingeboren, was ist eigentlich die Forderung, die man an Deutschen zu stellen hat, wenn er hier ein Recht haben soll zu leben? Na gut, bei den Eingeborenen stellt sich die Frage nicht, die sind sowieso da. Es wird also deswegen auch nur gestellt bei den Einwanderern. Neu gibt es gegen die Einwanderer einen prinzipiellen Verdacht von staatlicher Seite, von den Integrationspolitikern. Der sagt, warum sind die Leute eigentlich zu uns gekommen? Diejenigen, die bei uns geboren sind, ja, die sind quasi automatisch Deutsche geworden. Die haben so quasi in der Muttermilch Deutsch sein eingesogen. Stimmt so auch nicht ganz, aber ganz schön viel Erziehung und Bildung und Unterhaltung auch nötig, um die Leute dazu zu bringen, sich als Deutsche zu fühlen. Der Gedanke der Integration ist ja mal nicht bloß der, die Menschen müssen fleißig und tüchtig sein, die müssen funktionieren in der Konkurrenz, die müssen klaglos die Arbeit machen, die ihnen angeschafft werden und dürfen nicht allzu sehr maulen, wenn der Lohn nicht stimmt. Sondern es gehört noch was Zweites dazu, was ich vielleicht ausdrücken möchte mit einer bedingungslosen Treue zum eigenen Staat. Sind die Menschen unter allen Umständen bereit, sich für Deutschland parteilich zu erklären? Wenn ich sage, ich bin Deutscher, denk mal bei der Weltmeisterschaft, Fußballweltmeisterschaft, da freut sich jemand über den Sieg seiner Mannschaft, weil sie die deutsche Mannschaft ist, gleichgültig, ob er im Privatleben ein armer Teufel ist, der Hartz IV bezieht, ob er ein Mensch ist, der in der Fabrik eine halbwegs unbefriedigte Stellung hat, oder ob er ein reicher Mensch ist, der das Geld kriegt, auch ohne zu arbeiten, weil sein Vermögen groß genug ist. Unabhängig von der Stellung in der Gesellschaft, unabhängig davon, ob es einem gut oder schlecht geht, ist der Patriot oder der Mensch, der sich als Deutsch fühlt, für Deutschland in gewisser Weise kritiklos. Er ist kritiklos an dieser Nation, weil er sie als die Grundbedingung seines Lebens weiß und fühlt. Wenn also Leute einwandern, wir haben doch Folgendes gemacht, warum sind sie zu uns gekommen, die Türken und die anderen? Bei den Spaniern und Italienern wäre der Verdacht auch im prinzipiell da. Der ist aber zurückgedrängt worden, der wird nicht mehr weiter behandelt, in früheren Zeiten sehr wohl, in den 60er Jahren, jetzt nicht mehr, weil wir haben eine Europäische Union. Meine, den ganzen europäischen Gesamtarbeitsmarkt, Gesamtvolk, das soll ja alles im Prinzip zur Verfügung stehen. Deswegen wird der Nationalismus, der sich gegen Einwanderer aus romanischen Ländern des Mittelmeers richtet, der wird gedämpft, der wird eingemeindet mit dem Terminus christlich-abendländisch. Bei den Einwanderern aus dem muslimischen Kulturkreis steht jedenfalls der Verdacht, ist diese Religion eigentlich schon so passend gemacht, wie der Katholizismus und der Protestantismus in der Geschichte des deutschen Staats. Das sind deutsche Religionen, weil der deutsche Staat in der Vergangenheit sie zu deutschen Religionen gemacht hat. Das war sie immer schon. Ist da raus? Nee, da wollte ich. Die waren nicht immer schon passend. Da gab es Kämpfe drum. Bürgerkriege, 30er Krieg und so weiter. Da haben die Herren sehr darauf aufgepasst, ob die auf richtige Weise christlich sind. Und nicht über das Christentum zum Einspruch gegen den Staat bringen, der gerade gegen die Staatsformat, die gerade geherrscht hat. Da hat der Staat Religionsrichten als seine Fittiche genommen, hat die Pfarrer beaufsichtigt, katholischen, evangelischen Pfarrer beaufsichtigt, hat Staatskirchen gegründet, wo der Fürst oder der König oder später die Republik die oberste Aufsicht hatte über die Kirche. Das ist gewissermaßen erprobt, jawohl, diese Art zu glauben, ist dazu passend gemacht worden. Die war nicht immer schon passend, die ist passend gemacht worden, die ist verändert worden. Aber ist der Islam denn schon passend? Jetzt gibt es einen Streit in der Politik, ich gehe jetzt weg von Sarrazin, ich gehe jetzt in die Politik rein. Es gibt einen Streit in der Politik, Wolf, der Präsident, sagt, der Islam gehört zu Deutschland. Andere sagen, solange die islamischen Prediger vorwiegend aus der Türkei stammen, in der Moschee türkisch predigen oder arabisch, kann es gar nicht, und solange sie nicht in Deutschland ausgebildet werden, ist es gar nicht gewährleistet, dass die ihre Gläubigen, ihre Schäflein, auf deutsche Weise für den deutschen Staat begeistern. Da steht der Verdacht immer, in Wahrheit ist es eine Form des Glaubens, der sich auf einen ganz anderen Staat bezieht. Wodurch die Einwanderer bloß nach Deutschland gekommen sind, nicht deswegen, weil sie Deutsche sein wollten, sondern weil sie arbeiten wollten, weil sie dort nicht verdient haben oder gar nichts verdient haben. Die sind auch aus blanken Egoismus oder Materialismus nach Deutschland eingewandert. Nicht, weil sie Deutschland dabei helfen wollen, größer zu werden, sondern weil sie in der Türkei oder sonst wo nicht genug verdienen oder gar nichts verdienen, nicht leben können und hören, in Deutschland kann man, wenn man genommen wird, die Voraussetzung, kann man was verdienen, da kann man in Afrika oder in der Türkei nie im Leben davon träumen. Das sind also Leute, die aus Eigensucht, in der Optik des Staates, sage ich jetzt, aus Eigensucht angewandert sind und deswegen verdächtig sind, ob sie dann wenn der deutsche Staat sie mal ganz und gar braucht, wirklich für ihn einstehen. Wenn sie auch noch einen falschen Glauben haben oder einen Glauben haben, der in die Türkei passen mag oder in die arabischen Länder passen mag, sind sie dann auch geistig wirklich beheimatet in Deutschland? Ist, wenn Ihr erster Gedanke, wenn Sie aufwachen oder wenn Sie irgendwas was in der Zeitung lesen, lesen Sie dann die Zeitung mit deutschen Augen oder lesen Sie mit türkischen Augen? Ist das ein Anspruch an die Leute? Integration. Ist der Staat hat bemerkt, es sind Millionen eingewandert und die alte Auffassung, die können mal wieder abhauen, die können mal wieder zurückwandern, ist vorbei. Ja, mehr noch, der deutsche Staat will auch gar nicht mehr, dass sie zurückwandern. Er braucht sie als Arbeitskräfte, er braucht sie zur Haltung der Volksgröße. Er will sogar mehr haben. Es wird diskutiert, Einwanderungsquoten zu machen für bestimmte Qualifikationen. Einwanderungsquoten für bestimmte, von bestimmten Zusammensetzungen der Bevölkerung. Der deutsche Staat hat beschlossen, er braucht sie, aber dann muss er dafür sorgen, dass sie nicht bloß auf dem Arbeitsmarkt ankommen, sondern auch geistig deutsch sind. Das ist die Integrationsdebatte. Die Integrationsdebatte argumentiert deswegen mit einer neuerdings wieder Leitkultur. Leitkultur hat einen großen Vorteil. Es gab mal in Deutschland einen Kaiser, der hat den Stichspruch getan, das ist also etliche Zeit her, 1918 ist er nach dem Vergleich im Ersten Weltkrieg abgetreten, der hat gesagt, am deutschen Wesen soll die Welt genesen. Die haben noch so urnationalistisch argumentiert. Deutsch ist gut, alles andere schlecht. Deutsche Kultur ist die Spitze von Kultur, alle anderen sind letztlich minderwertig, Hitler ähnlich. Wenn ich sage Leitkultur, das sagt der demokratische Staat nicht, die anderen sind minderwertig, sondern sagt in Deutschland, gilt halt die deutsche Art. In Frankreich die französische, in der Türkei die türkische, in Arabien die arabische, in Afrika die afrikanische. Jede Kultur ist jeweils bei sich berechtigt, aber bei mir gilt meine. Also alle, die kommen, alle, die einwandern, die auch gewollt werden, dass sie da bleiben, dass sie sich einbürgern, die sollen überprüft werden, ob sie tatsächlich bedingungslos die deutschen Verhältnisse gut finden. Wenn ich sage Integration, sage ich übrigens, das, wohin man sich integriert, das ist das Beste von der Welt. Da hat man keine Kritik zu äußern. Da hat man erstmal sich zu bemühen, dazu zu passen. Wenn man drin ist, kann man vielleicht dann anfangen zu meckern. Aber wenn man sagt, Integration, heißt es, pass dich erstmal an. Erkundige dich erstmal, wie die Sitten hier sind, bevor du sagst, du hast ganz andere Sitten. Im Gegenteil, die Tatsache, dass du andere Sitten hast, zeigt, dass du nicht ernst meinst mit der Einwanderung, nicht bloß in die deutsche Arbeitswelt oder in das soziale Netz, sondern die Einwanderung des deutschen Staates als deutsches Volk, als Volksbestandteil. Leitkultur, der Begriff, grenzt sowohl aus, nämlich alle anderen Kulturen, als auch erhebt die eigene Kultur in die erste Stufe, aber ohne die anderen zur Grundkultur zu erklären, sondern indem er sagt, hier in diesem Land gilt Deutsch. Jetzt kommt die große Frage, was ist das? Die Integrationsdebatte ist eben nicht einfach. Das, was früher, bevor der Ausdruck Leitkultur aufgekommen ist, was früher gar keine Frage war. Kein Mensch hat vor 50 Jahren das Wort Leitkultur überhaupt bloß in den Mund genommen. Das war völlig selbstverständlich. Wie man in Westdeutschland gelebt hat, oder vielleicht auch in Ostdeutschland, das war eben einfach normal. Dort war keiner ein Katalog angefertigt. Was gehört eigentlich alles dazu? Erstens, zweitens, drittens, viertens. Gehört die Unterdrückung der Frau dazu oder nicht? Ja, damals war sie noch ziemlich unterdrückt. Gehört die Verschleierung oder das Kopftuchtragen der Bäuerinnen dazu oder nicht? Ja, das hat damals sogar dazugehört. Hat sich verloren im Laufe der Zeit. Alle möglichen Accessoires, die man bei muslimischen Frauen manchmal entdeckt, sind Accessoires, die waren vor 100 bis 50 Jahren, also in Deutschland, weithin verbreitet. Inklusive der Mann als Patriarch in der Familie. Und das erstgeborene Sohn als der Prinz der nächsten Generation. Also alles das, was man den Türken oder den muslimischen Einwanderern nachsagt, war früher deutsche Normalkultur, bevor man von Leitkultur gesprochen hat. Jetzt plötzlich, wo man die ausgrenzt, um sie reinzuholen. Erstmal ausgrenzt, ihr habt eine fremde Kultur. Wir wollen euch haben, aber dann müsst ihr euch anpassen. Jetzt formuliert man plötzlich, was ist denn eigentlich Leitkultur, Marke Deutsch. Dann kommt man auf sowas Merkwürdiges für die heutige säkularisierte Welt, die sagen, im Unterschied zur Türkei oder zum Islam, besser gesagt, die Türkei ist ja eigentlich gar nicht muslimisch, hat ja gerade die Herrschaft des Terrors abgeschafft. Die Besonderheit unserer Republik besteht darin, sie ist säkular. Und der nächste Satz heißt christlich-jüdisch. Was ist jetzt säkular oder christlich-jüdisch? Christlich-jüdisch säkular, islamisch säkular. Da merkt man, wenn man es mal abklopft, ein bisschen logisch drüber nachdenkt, was meinen die eigentlich? Kommen wir in Teufelsküche. Aber Integration ist kein System in dem Sinn. Da hat sich jemand ausgedacht, ein möglichst widerspruchsfreies System. Sondern es ist eigentlich die abstrakte Forderung, passt euch an. Und kaum wenn wir das mal ausdrücken, an was ich anpassen soll, stellt man fest, ja, wenn man so genau nimmt, früher hat man doch immer gesagt, die deutsche Gesellschaft zeichnet sich aus durch Pluralismus. Also das war immer der Westdeutsche gegen die DDR. Die DDR war monistisch mit Marxismus und Leninismus. Im Westen waren wir pluralistisch. Da konnte man christlich sein, da konnte man sogar marxistisch sein, sozialistisch, kapitalistisch, alles dürfte man sein. Im Unterschied zum unterdrückerischen Osten. Plötzlich ist man nicht mehr pluralistisch. Plötzlich ist man tolerant, haben wir gesagt, ist man in der Demokratie. Plötzlich sagt man, Toleranz für welche, die muslimisch sind, nur dann, wenn sie den Islam so ummodeln, dass er uns genehm ist. Und deswegen kann man eben dann immer letztlich so äußerliche Kennzeichen dazu sprechen, die islamischen Pfarrer, also Imame, beim Gottesdienst Deutsch oder Türkisch. Und schon wieder kommt man in Schwulität. Man weiß, dass die katholische Kirche jahrhundertelang die Messe auf Lateinisch gelesen hat. Und auch heute gibt es Teile der katholischen Kirche, die halten es für eine Sünde, dass sie mittlerweile in der jeweiligen Muttersprache gelesen wird und propagieren dort die Messe in Lateinisch, ist tausendmal besser als die auf Deutsch oder Englisch oder Französisch. Aber das ist nicht konsistent im Sinne von logisch. Muss auch nicht konsistent sein. Staaten sind nicht konsistent. Staaten haben einen ganz anderen Standpunkt. Die wollen, dass die Leute bedingungslos sich unterwerfen. Bedingungslos dazugehörig fühlen. Dazu gehören auch manchmal auch ein paar Widersprüche. Nicht auf den Grund zu gehen. Sondern sie einfach hinzunehmen, weil es so nun mal Deutsch ist. Oder Französisch oder Britisch. Wir machen es jetzt am Beispiel Deutsch. Den gleichen Widersinn kann man sich auch auf Britisch oder auf Italienisch vor Augen führen. Leitkulturen oder nationale Besonderheiten, die argumentieren nicht so, dass sie sagen, das ist die beste von Welt, sondern es ist unsere. Was ist damit gemeint? Der Staat oder die Staatsleute, die dort diskutieren über die Integration, die machen sich Sorgen, ob ihre Politik der Einwanderung, die sie betrieben haben, meistens unter dem Missverständnis oder dem missverständlichen Titel, eigentlich ist keine Einwanderung, sondern bloß vorübergeht. Die Einwanderung, die sie betrieben haben und sie weiter betreiben wollen, das leidet man denen an. Dass sie die Leute haben wollen, die Einwanderer, und dass die auch bleiben sollen. Aber sie machen sich Sorgen, ob die auch mit dem richtigen Kopf da sind. Und das, die Köpfe passend zu machen, loyal zu machen, das meinen sie mit der Integrationsdebatte. Dass Sarrazin einer, der politisch inkorrekt vorangeprescht ist. Aber der Gedanke, den Herr Sarrazin so früh warm und vielleicht auch etwas abstoßend für feinere Gemüter und feinsichtige Geister ausdrückt, der Kern seiner Gedanken ist der gleiche wie die Integrationspolitiker in anderen Würden. SPD, CDU, FDP. Abhandeln. Wer es nicht glaubt, kann ja die kleine Blütenlese auf der Seite 2 dann nochmal daheim nachgucken. Wir haben jetzt keine Zeit mehr, sie im Einzelnen durchzugehen, glaube ich. Wann können wir dann nochmal? Vor 10. Naja, trotzdem, jetzt haben wir 2 Stunden, naja, eine ganze, 1,75 Stunden haben wir jetzt, glaube ich, Veranstaltung gemacht. Ich glaube schon, wenn ich komme, ich wollte jetzt ein bisschen mal im Einzelnen gehen, auf sämtliche Zitate. Aber wenn jemand jetzt da noch Fragen hat zu der Seite 2, dann würde ich sagen, dann reden wir noch drüber. Aber ich will jetzt nicht den zweiten Vortrag noch machen. Das ist zu viel. Da haben wir zumal bei der ersten Hälfte uns aufgehalten. Wichtig sind die beiden Punkte: Integration und Leitkultur. Die Politiker fordern einen deutschen Geist bei den Einwanderern und sind sich zugleich unsicher, dass der deutsche Geist vorhanden ist. Und logischerweise ist die Forderung nach Integration, deutscher Geist zu haben, eigentlich auch nie beweisbar. Wenn Sie dann solche Sachen machen wie Integrationstests oder Einbürgerungstests, wo man dann wissen muss, irgendein deutscher König oder irgendwelche deutschen Gebirge, na gut, dann haben wir eigentlich nicht mehr bewiesen, als dass man für den Test mal ein paar deutsche Berge und ein paar deutsche Könige auswendig genannt hat und auch noch ein paar deutsche Dichterfürsten kennt. Aber ob die Gesinnung wirklich deutsch ist, im Sinne dieser bedingungslosen Dazugehörigkeit, der Beweis ist gar nicht abzulegen und ist deswegen auch immer in Zweifel. Integration, deutscher Geist, der da gefordert wird, ist deswegen immer beides. Es ist eine bedingungslose Forderung, das habt ihr zu leisten, und zugleich der beständige Zweifel. Der Zweifel hört erst dann auf, wenn, wie zum Beispiel solche Schichten, solche Teile in Deutschland gibt es ja, zum Beispiel die Polen-Einwanderung im Ruhrgebiet, die ungefähr im Jahr 1900 ihren Höhepunkt hatte, also in der Zeit der Industrialisierung. Die Leute sind erkennbar an ihren polnischen Nachnamen, Kowalski oder so ähnlich, immer aufs Ki hinten, wie eben in Polen üblich. Der Vorname ist deutsch. Gerda oder, was in dem Fall heißt, die Kinder heißen vielleicht noch Kevin, sehr gleichgültig jedenfalls. Sie sind als Deutsche eingewurzelt, weil sie lange genug da sind und auch zwei Kriege mitgemacht haben. Da hat sich bewiesen, sie waren auf deutscher Seite gekämpft, das ist natürlich der beste Integrationsbeweis. Seither ist jetzt der deutsche Staat sicher, die Polen im Ruhrgebiet sind nur Deutsche. Oder die slawische Bevölkerung im heutigen Sachsen oder Thüringen, war ja früher auch ziemlich slawisch besiedelt, die sind so lange dabei, vergessen. Man kann es an Familiennamen oft noch zeigen, auch mein Familienname ist slawisch, slawischen Ursprungs, meine Vorfahren kommen aus Schlesien. Es ist aber alles vergessen, wenn es lang genug ist und wenn die Gesinnung sich bewiesen hat, in der Alternativlosigkeit des Dazugehörens. Bei den frischen Einwanderern ist aber die Frage jedes Mal auf neue gestellt: Was muss ich tun als Staat und will ich tun, um den Leuten klarzumachen, ihr habt euch, wir haben eine Veranstaltung hier schon mal gemacht, über den Punkt Nationalismus unterhalten, in dem Heftchen Kompress war ein Bild, kompakt war ein Bild, eine Frau mit einer schwarzen und goldenen Brille. Das genau ist die Forderung bei der Integration. Habe eine schwarze und goldene Brille, aber nicht, dass du die Welt schwarz, rot, gold gestreift siehst, sondern mit deutschen Augen, vom deutschen Standpunkt. Schlagt man die Zeitung dann auf und dann liest man, die deutsche Mannschaft hat, spielt in Schweden, hoffentlich gewinnt sie. Das wird dann so mitschwingen. Oder sie hat zwar verloren, aber es war ein guter Einstieg oder eine gute Vorstufe für einen künftigen Sieg in der Europameisterschaft, was auch immer. Das war im Sport. Oder man liest, da gibt es Streitigkeiten um einen Zug. Das ist der durch den Kanal nach London fährt. Da hört man, die Franzosen möchten, dass Alstom, das ist die französische Firma, den Zug stellt. Und die Firma Eurostar möchte jetzt von Siemens den Zug haben, weil sie ihn für besser hält. Und dann liest man, dass der französische Präsident sagt, das muss mit den falschen Dingen, nicht mit den rechten Dingen zugegangen sein. Der französische Zug muss es sein. Und dann liest man das mit dem Standpunkt, schon wieder ein neues Foul der Franzosen. Der ist dann automatisch, der muss dann als Kommentar dabei sein. Sofort merkt man, da wurde irgendwie was gegen Deutschland gemacht. Und diesen Standpunkt, diesen automatischen Standpunkt, immer alles vom Standpunkt Deutschland zu betrachten, das ist das, was der Staat will. Das ist schlecht. Sehr schlecht, was sich daran gewöhnt hat. Immer alles vom Standpunkt, von der Parteilichkeit der eigenen Nation zu beurteilen. Warum? Ich habe es vorhin angedeutet, wenn ich sage, ich bin deutsch, ich freue mich über die Weltmeisterschaft oder über sonst irgendwas, was Deutsch, vielleicht auch deutsche Kultur, wenn man intellektuell ist, über deutsche Dichter. Da sehe ich auch davon, wie gut es mir in Deutschland geht. Ob ich arm, reich oder was glücklich oder unglücklich bin, da bin ich stolz, ein Deutscher zu sein, oder ein bisschen stolz zumindest. Und dieses Absehen von der materiellen Lage, das ist genau das Bequeme für den Staat. Wenn die Leute sich dazugehörig fühlen, auch dann, was bei der Mehrheit der Fall ist, auch dann, wenn es bei der Mehrheit materiell nicht so gut geht. Wenn es eigentlich viel zu maulen und zu meckern gibt, auch viele meckern und gemault wird. Aber wenn sich jetzt viele meckern und maulen mit der eigenen sozialen Lage, immer wieder beruhigt mit dem, aber Deutschland ist doch besser als Türkei, Deutschland ist doch besser als irgendwelche korrupten lateinamerikanischen Regime, dann ist ein Volk passend. Davon möchte ich gern warnen. Man soll lieber unpassend sein und seinen Kopf behalten und die Sichtweise nicht nach der Nation ausrichten, sondern nach den eigenen Interessen und nach den eigenen Vorstellungen. Und vielleicht kommt man auch dann auf die Idee, dass es sehr schlecht ist, dass die Menschheit aufgeteilt worden ist durch die Staaten in lauter einzelne Völker und die einzelnen Völker den Standpunkt übernehmen ihrer Obrigkeit oder ihrer Staatszugehörigkeit bis dahin, dass wenn die Obrigkeiten der Meinung sind, ein anderer Staat steht in den Weg und er ruft zu den Fahnen, dann all die männliche Jugend, soweit bloß die Männer dürfen, heute dürfen ja auch die Frauen, dann all die Jugend sind Waffen und die anderen machen Heimatfunk und arbeiten dafür, dass der Sieg der Nation auch wirklich gewährleistet wird durch Genügsamkeit und Arbeitsamkeit und Fleiß und Tüchtigkeit im Inneren. Davon möchte ich warnen. Das ist eigentlich die Absicht dieses Vortrags, auch die Absicht der Befassung mit Sarrazin, den Kopf und die Gedanken schärfen gegen Nationalismus, gegen sich das Gefangennehmen, gegen befangenes Denken vom Stamm der Nation. Da war gerade eine Meldung. Ja? Ich wollte nur ergänzen, dass diese Sichtweise nicht nur für das Schengen, sondern auch für mehrere andere europäische Länder aufkommen. Ich habe vorhin schon mal gesagt, ich rede jetzt immer von Deutschland, weil wir halt hier in Deutschland sind. Ich könnte gerade genau die gleiche Debatte auf Französisch in Frankreich halten, also vielleicht nicht so flüssig. Aber ein französisch sprechender oder ein britisch sprechender Mensch, englisch sprechender Mensch, müsste die gleiche Debatte auf Englisch oder in Frankreich halten, weil es überall genau das Gleiche ist. Überall sind die Nationen daran gewöhnt, so zu denken und beäugen deswegen misstrauisch alle Einwanderer. Auch in Frankreich, in Britannien gibt es ja auch Einwanderer. Die gleiche Debatte haben sie dort auf Englisch oder auf Französisch. In Italien auf Italienisch. Teilweise, also alle Länder, in denen Einwanderung stattfindet, entschließen sich dazu, wir brauchen nicht bloß Einwanderung, wir brauchen auch Integrationspolitik. Integrationspolitik heißt, den Kopf und die Gedanken und das Gefühlsleben ausrichten auf die neue Nation. So, das war jetzt die Kurzform des zweiten Teils. Bisschen anders, als ich mir das ursprünglich zurechtgelegt habe, macht aber nichts. Die wichtigen Sachen sind, glaube ich, das habe ich gesagt, wenn es noch weitere Debatten gibt oder Fragen gibt. Wir haben jetzt noch eine Stunde Zeit, können wir noch hier sein, wenn noch Fragen sind, können wir es hier machen. Die zweite Möglichkeit ist, manchmal fällt es einem erst ein paar Tage später ein. Macht ihr noch irgendeinen Termin hier in Jena, wo man dann solche Fragen los wird? Ja, also auf jeden Fall kann man dann diesen Termin wahrnehmen und sonst auch dort die Fragen stellen. Also dann machen wir auch. Am 26.11., falls ein bis dahin noch so Fragen kommen, kann man ja dann dort besprechen, ob man sich an dem Tag oder an einem anderen Tag sich vereinbart, genau, um die Sache nachzubesprechen. Genau, wollte ich gerade vorschlagen. E-Mail schreiben, entweder auch an mich persönlich, zum Beispiel indem man mein Name ist ja irgendwo auf der Straße. Und jetzt kommt Gegenstandpunkt, also hier Gegenstandpunkt ist hierher, dann heißt es -s.de.